Imperium von Christian Kracht. Erster Teil. Kapitel 1. Unter den langen weißen Wolken, unter der prächtigen Sonne, unter dem hellen Firmament, da war erst ein langgedehntes Tuten zu hören, dann rief die Schiffsglocke eindringlich zum Mittag, und ein malaiischer Boy schritt sanftfüßig und leise das Oberdeck ab, um jene Passagiere mit behutsamem Schulterdruck aufzuwecken, die gleich nach dem üppigen Frühstück wieder eingeschlafen waren. Der norddeutsche Lloyd, Gott verfluche ihn, sorgte jeden Morgen, reiste man denn in der ersten Klasse, durch das Können langbezopfter chinesischer Köche für herrliche Alfonso-Mangos aus Ceylon, der Länge nach aufgeschnitten und kunstvoll arrangiert, für Spiegeleier mit Speck, dazu scharf eingelegte Hühnerbrust, Garnelen, aromatischen Reis und ein kräftiges englisches Porterbier. Gerade der Genuss des Letzteren schuf unter den rückreisenden Pflanzern, die sich in das weiße Flanell ihrer Zunft gekleidet, auf den Liegestühlen des Oberdecks der Prinz Waldemar eher hingefleht als anständig schlafen gelegt hatten, für eine überaus pflegelhafte, fast liederliche Erscheinung. Die Knöpfe ihrer am Latz offenen Hosen hingen an Fäden lose herab, Soßenflecken safrangelber Currys überzogen ihre Westen. Es war ganz und gar nicht auszuhalten. Blässliche, borstige, vulgäre, ihrer Erscheinung nach an Erdferkel erinnernde Deutsche lagen dort und erwachten langsam aus ihrem Verdauungsschlaf. Deutsche auf dem Weltzenit ihres Einflusses. So oder so ähnlich dachte der junge August Engelhardt, während er die dünnen Beine übereinander schlug, einige imaginäre Krümel mit dem Handrücken von seinem Gewand wischte und grimmig über die Reling auf das ölige, glatte Meer hinaussah. Fregattvögel begleiteten links und rechts das Schiff, nie war es weiter weg von Land als 100 Seemeilen. Auf und ab tauchten sie, diese großen, schwalbenschwanzähnlichen Jäger, deren vollendetes Flugspiel und kuriose Beutemanöver jeder Südseefahrer liebte. Auch Engelhardt begeisterte sich für die Vögel des Pazifischen Ozeans, insbesondere für den Glockenhonigfresser, Antornis melanura, früher als Bub, hatte er sie und ihr herrliches, ausladendes, in der Glutsonne seiner kindlichen Imagination schimmerndes Gefieder stundenlang in den Folianten untersucht, mit den kleinen Fingern über ihre Schnäbel fahrend, über ihre bunten Federn. Nun aber, da Engelhardt tatsächlich unter ihrem Flügelschlag fuhr, hatte er keine Augen mehr für sie, nur für die dickleibigen Pflanzer, die lange schon unbehandelte tertiäre Syphilis in sich tragend, jetzt zurückkehrten auf ihre Plantagen und über den trocken und ermüdend geschriebenen Artikel in der Tropenpflanzer oder der Deutschen Kolonialzeitung eingeschlafen waren und nun schmatzend träumten von barbusigen, dunkelbraunen Negermädchen. Das Wort Pflanzer traf es nicht richtig, denn dieser Begriff setzte Würde voraus, eine kundige Beschäftigung mit der Natur und dem hehren Wunder des Wachstums. Nein, man musste im eigentlichen Sinne von Verwaltern sprechen. Denn exakt das waren sie. Verwalter des vermeintlichen Fortschritts, diese Philister mit ihren gestutzten, in der Berliner oder Münchner Mode von vor 3 Jahren gehaltenen Schnurrbärten unter rot geäderten Nasenflügeln, die ihrerseits bei jedem Ausatmen heftig zitterten und mit den darunter gelegenen flatternden, schwammigen Lippen, an denen Speichelbläschen hingen, als würden diese, könnten sie sich nur von ihrem labialen Klebezustand befreien, sich von selbst in die Lüfte begeben, wie die schwebenden Seifenblasen eines Kinderspiels. Die Pflanzer wiederum lugten unter den Augenlidern hervor und sahen dort etwas abseits ein zitterndes, kaum 25 Jahre altes Nervenbündel mit den melancholischen Augen eines Salamanders sitzen, dünn, schmächtig, langhaarig, ein eierschalenfarbenes, formloses Gewand tragend, mit langem Bart, dessen Ende unruhig über den kragenlosen Kittel strich, und man fragte sich wohl kurz, was es mit diesem Manne auf sich hatte, der bei jedem zweiten Frühstück, ja selbst bei jedem Lunch, in einer Ecke des Salons der zweiten Klasse saß, alleine an einem Tisch vor einem Glas Saft, eine halbe Tropenfrucht sorgsam zerteilend, dann zum Dessert eine kartonierte Verpackung öffnete und daraus in ein Wasserglas etwas braunen, pudrigen Staub löffelte, der allem Anschein nach aus pulverisierter Erde bestand. Und diesen Erdpudding auch noch aß, wie exaltiert. Ein Prediger höchstwahrscheinlich, anämisch offensichtlich, lebensuntauglich, aber doch im Grunde uninteressant. und vor allem müßig weiter darüber nachzudenken. Man gab ihm im Geiste ein Jahr im Pazifik, schüttelte den Kopf, schloss die spaltbreit geöffneten Augenlider und schlief, unverständliches murmelnd, wieder ein. Das laut vernehmliche knarrende Schnarchen begleitete das deutsche Schiff an den amerikanischen Philippinen vorbei, durch die Straße von Luzon. Man fuhr Manila nicht an, denn es herrschte Unsicherheit, ob der Krieg, der die Kolonie erfasst hatte, sich noch zum Guten wenden würde. Durch die Gewässer des unendlich groß erscheinenden Territoriums Niederländisch-Indiens und schließlich ins Schutzgebiet selbst. Nein, wie er sie verabscheute. Nein, nein und nochmals nein. Engelhardt schlug Schlickeisens Standardwerk Obst und Brot auf und zu und wieder auf, versuchte vergebens einige Absätze zu lesen und machte sich am Rande einer Seite mittels eines Bleistiftstummels, den er stets in der Gewandtasche bei sich führte, einige Notizen, die er selbst, kaum hatte er sie geschrieben, schon nicht mehr entziffern konnte. Das Schiff schlingerte ruhig unter wolkenlosem Himmel dahin. Einmal sah Engelhardt in der Ferne ein Rudel Delfine, doch kaum hatte er sich vom Schiffsmeister ein Fernglas geliehen, waren sie schon wieder abgetaucht in die unergründlichen Tiefen der See. Bald war das schmucke Eiland von Palau erreicht, die Postsäcke übergeben und wieder verlassen. Beim nächsten kurzen Halt, in Jap, näherten sich zögerlich einige Auslegerkanus dem großen Schiff. Es wurden Schweinehälften und Jamswurzeln zum Kauf angeboten, aber weder die Passagiere noch die Besatzung zeigten auch nur das geringste Interesse an den feilgebotenen Waren. Beim Abdrehen indes wurde ein Kanu vom Strudel der Schrauben erfasst und gegen die Bordwand gedrückt. Der Insulaner rettete sich durch einen Sprung ins Meer, das Kanu aber zerbarst in zwei Teile und die Esswaren, eben noch von braunen Händen zum Himmel emporgehalten, schlingerten nun im schäumenden Wasser und Engelhardt, der Schlickeisens Buch mit einer Hand umklammernd, sich weit hinaus über die Brüstung lehnte und hinuntersah, erschauerte ob des Anblicks einer Schweinehälfte, die zuerst schwimmend, an der Seite noch mit blutigen Sehnen behangen, dann langsam hinab in die indigoblaue Tiefe des Ozeans sank. Die Prinz Waldemar war ein rüstiger moderner Dampfer von 3000 Tonnen, der alle 12 Wochen von Hongkong kommend den stillen Ozean Richtung Sydney durchquerte und dabei das deutsche Schutzgebiet, namentlich Neupommern, anfuhr, dort die Gazellenhalbinsel, die neue in der Blanche-Bucht gelegene Hauptstadt Herbertshöhe und daselbst einen seiner beiden Anlegekais, deren gut befahrbares Becken aus einer optimistischen Laune heraus als Hafen bezeichnet wurde. Herbertshöhe war nicht Singapur. Es bestand im Wesentlichen aus jenen zwei Holzanlegern, ein paar sich kreuzenden breiten Alleen, an denen je nach Betrachtungsweise als imposant oder weniger anzusehen die Faktoreien von Forsyth, von Hernsheim & Co. und Burns Philp errichtet worden waren. Dann gab es noch ein größeres Gebäude, jenes der in Jap und Palau mit Guano handelnden Jaluit-Gesellschaft, eine Polizeistation, eine Kirche mitsamt ihrem überaus pittoresken Friedhof, das Hotel Fürst Bismarck, das konkurrierende Hotel Deutscher Hof, eine Hafenmeisterei, zwei oder drei Tavernen, ein nicht der Rede wertes Chinatown, einen deutschen Club, eine kleine Klinik unter der fürsorglichen Aufsicht der Doktoren Wind und Hagen und den Gouverneurssitz, leicht erhöht über der Stadt auf einem mit am Nachmittage unwirklich leuchtendem grünen Gras bewachsenen Hügel gelegen. Aber es war eine aufstrebende deutsche ordentliche Stadt und sagte man dazu Nest, so nur im Spott oder wenn es derart Bindfäden regnete, dass 30 Fuß vor der Nase schon nichts mehr zu erkennen war. Nach den Regengüssen zum Mittag erschien stets die Sonne pünktlich um 3 und herrlich farbenfrohe Vögel stolzierten im Chiaroscuro des langen Grases umher und putzten sich das tropfende Gefieder. Dann tummelten sich in den Pfützen der Alleen unter den hochaufragenden Kokospalmen die Kanakenkinder, barfuß, nackend, manch eines in kurzen zerrissenen Hosen, die mehr aus Loch bestanden als aus Stoff, auf den Häuptern wolliges, aus einer lustigen Laune der Natur heraus blondes Haar. Sie nannten Herbertshöhe Kokopo, was durchaus besser klang und sich vor allem schöner sagte. Die deutschen Schutzgebiete im stillen Ozean, hierin stimmten die Experten überein, waren im Gegensatz zu den afrikanischen Besitzungen seiner Majestät Kaiser Wilhelms II. Allesamt vollkommen überflüssig. Der Ertrag der Kopra, des Guanos und des Perlmutts reichte bei weitem nicht aus, ein derart großes, in der Unendlichkeit des stillen Ozeans versprenkeltes Reich zu unterhalten. Im fernen Berlin aber sprach man von den Inseln wie von kostbaren, leuchtenden Perlen zu einer Kette aufgereiht. Fürsprecher und Gegner der pazifischen Kolonien fanden sich zuhauf, meist waren es jedoch die noch jungen Sozialdemokraten, welche die Frage nach der Relevanz der Südseebesitzungen am lautesten stellten. Nun, in diese Zeit fällt diese Chronik, und will man sie erzählen, so muss auch die Zukunft im Auge behalten werden, denn dieser Bericht spielt ganz am Anfang des 20. Jahrhunderts, welches ja bis zur knappen Hälfte seiner Laufzeit so aussah, als würde es das Jahrhundert der Deutschen werden, das Jahrhundert, in dem Deutschland seinen rechtmäßigen Ehren- und Vorsitzplatz an der Weltentischrunde einnehmen würde und es wiederum aus der Warte des nur wenige Menschenjahre alten neuen Jahrhunderts durchaus auch so erschien. So wird nun stellvertretend die Geschichte nur eines Deutschen erzählt werden, eines Romantikers, der wie so viele dieser Spezies verhinderter Künstler war, und wenn dabei manchmal Parallelen zu einem späteren deutschen Romantiker und Vegetarier ins Bewusstsein dringen, der vielleicht lieber bei seiner Staffelei geblieben wäre, so ist dies durchaus beabsichtigt und sinnigerweise, Verzeihung, in nuce, auch kohärent. Nur ist letzterer im Augenblick noch ein pickliger, verschrobener Bub, der sich zahlreiche väterliche Watschen einfängt. Aber wartet nur. Er wächst. Er wächst. An Bord der Prinz Waldemar befand sich also der junge August Engelhardt aus Nürnberg, Bartträger, Vegetarier, Nudist. Er hatte vor einiger Zeit in Deutschland ein Buch mit dem schwärmerischen Titel »Eine sorgenfreie Zukunft« veröffentlicht. Nun reiste er nach Neupommern, um Land zu kaufen für eine Kokosplantage. Wie viel genau und wo, das wusste er noch nicht. Er würde Pflanzer werden, doch nicht aus Profitgier, sondern aus zutiefst empfundenem Glauben, er könne Kraft seiner großen Idee die Welt, die ihm feindlich, dumm und grausam dünkte, für immer verändern. Engelhardt war, nachdem er durch einen Eliminierungsprozess alle anderen Nahrungsmittel für unrein befunden hatte, unvermittelt auf die Frucht der Kokospalme gestoßen. Es gab gar keine andere Möglichkeit. Cocos Nucifera war, so hatte Engelhardt für sich erkannt, die sprichwörtliche Krone der Schöpfung. Sie war die Frucht des Weltenbaumes Yggdrasil. Sie wuchs an höchster Stelle der Palme, der Sonne und dem lichten Herrgott zugewandt. Sie schenkte uns Wasser, Milch, Kokosfett und nahrhaftes Fruchtfleisch. Sie lieferte einzigartig in der Natur dem Menschen das Element Selen. Aus ihren Fasern wob man Matten, Dächer und Seile. Aus ihrem Stamm baute man Möbel und ganze Häuser, aus ihrem Kern produzierte man Öl, um die Dunkelheit zu vertreiben und die Haut zu salben. Selbst die ausgehöhlte leere Nussschale lieferte noch ein ausgezeichnetes Gefäß, aus dem man Schalen, Löffel, Krüge, ja sogar Knöpfe herstellen konnte. Die Verbrennung der leeren Schale schließlich war nicht nur jener herkömmlichen Brennholzes bei weitem überlegen, sondern auch ein ausgezeichnetes Mittel, um Kraft ihres Rauches Mücken und Fliegen fernzuhalten, kurz, die Kokosnuss war vollkommen. Wer sich ausschließlich von ihr ernährte, würde gottgleich, würde unsterblich werden. August Engelhardts sehnlichster Wunsch, ja seine Bestimmung war es, eine Kolonie der Kokovoren zu erschaffen. Als Prophet sah er sich und als Missionar zugleich. Aus diesem Grunde fuhr er in die Südsee, die schon unendlich viele Träumer gelockt hatte mit dem Sirenenruf des Paradieses. Die Prinz Waldemar hielt unter qualmendem Schornstein schnurgerade ihren Kurs auf Herberts Höhe. Und während zweimal täglich große Kübel mit Essensresten vom Achterdeck in die See gekippt wurden, zog weit im Süden die dunkle Küste Kaiser Wilhelmslands vorbei, das Finisterre-Gebirge, wie es raunend auf Engelhardts Karte hieß, und die unerforschten, gefahrenvollen Länder, die dahinter lagen, noch nie von deutschem Fuß betreten. Dort wuchsen 100.000 Millionen Kokospalmen. Engelhardt war auf die fast schmerzhafte Schönheit dieser Südmeere gar nicht vorbereitet gewesen. Sonnenstrahlen stießen in leuchtenden Säulen durch die Wolken. Des Abends senkte sich friedliche Milde über die Küsten und ihre hintereinander gestaffelten, sich im zuckrig-violetten Licht der Dämmerung ins Unendliche fortsetzenden Bergketten. Ein Herr im weißen Truppenanzug und Zwicker näherte sich ihm, einer, der, obgleich leibesvoll, nicht ganz so stumpf zu sein schien wie seine Kollegen, und Engelhardt war augenblicklich von jener fast krankhaften Schüchternheit ergriffen, die stets von ihm Besitz nahm, wenn er auf Menschen traf, die von sich und der Richtigkeit ihres Tuns und Seins vollkommen überzeugt waren. ob er denn wisse, wie der Lehnstuhl genannt werde, auf dem Engelhardt und die anderen Passagiere die Nachmittage an Deck wegdämmerten. Engelhardt verneinte stumm und senkte den Kopf, um auszudrücken, er wolle sich wieder in den Schlickeisen vertiefen, aber der Pflanzer, der sich jetzt mit einer minuskülen Verbeugung als Herr Hartmut Otto vorstellte, trat nun noch einen Schritt näher, als habe er ein äußerst wichtiges Geheimnis mitzuteilen. Der Deckstuhl werde, Engelhardt solle sich bitte festhalten, aufgrund seiner nach vorne ausschwenkbaren hölzernen Beinlehnen als Bombay Fornicator bezeichnet. Engelhardt verstand nicht ganz, auch waren ihm Karlauer geschlechtlicher Natur suspekt, hielt er doch den Sexualakt für etwas völlig Natürliches, ganz und gar Gottgegebenes und nicht für einen Teil einer verklemmten, falsch verstandenen Manneszucht. Er unterließ es aber, dies zu sagen, sondern sah den Pflanzer etwas ratlos und prüfend an. Nun war es an Herrn Otto, sozusagen zurückzurudern und mit einer raschen Abfolge von wischenden Handbewegungen seine Geschäfte im deutschen Schutzgebiet zu deklinieren. »Vergessen wir was«, sagte er und setzte sich mit Aplomb auf den unteren Teil des Lehnstuhles, dabei seinen von der Luftfeuchtigkeit und der Transpiration etwas nass gewordenen Hemdkragen lockernd. Er sei, berichtete er, während er mit den Fingern die Enden des Schnauzbartes kunstvoll himmelwärts zwirbelte, auf der Jagd nach Paradisäe-Idee, Paradiesvögeln, für deren Federn in den Salons der neuen Welt von New York bis Buenos Aires derzeit, müsse er wissen, astronomische Preise erzielt würden. Ob die Vögel denn dafür ihr Leben lassen müssten, wollte Engelhardt jetzt wissen, denn er sah, da Otto es sich bequem gemacht hatte, keine Möglichkeiten mehr, Ausweichmanöver in Richtung seines Buches zu unternehmen. Im Idealfalle, nota bene, würden die Federn dem Tiere bei lebendigem Leibe entrupft. Sicher, es gäbe auch Händler, die den Zierschmuck, der den ausgewachsenen Paradiesvögeln vom Hinterteil auf den Dschungelboden gefallen war, lediglich auflesen lassen würden, aber er, Otto, halte nichts von solchen Methoden. Die Federn müssten vielmehr am unteren Ende ihres Kiels als Qualitätssiegel sozusagen Blutspuren aufweisen, sonst kaufte er sie erst gar nicht. Engelhardt verzog das Gesicht, ihm wurde leicht mulmig, da läutete auch schon die Mittagsglocke und Otto fasste ihn sanft und nachdrücklich am Arm, er müsse ihm nun doch bitte die Ehre erweisen, mit ihm zu speisen. Hartmut Otto war im eigentlichen Sinn ein moralischer Mensch, auch wenn sein Anstand dem gerade vergangenen Jahrhundert erwachsen war und er wenig Verständnis aufbringen konnte für die nun anbrechende neue Zeit, deren Protagonist August Engelhardt war. Gewiss, der Paradiesvogeljäger hatte fortschrittliche Naturwissenschaftler gelesen, Alfred Russel Wallace etwa, Lamarck, Darwin, und diese durchaus mit einer gewissen Akribie, gerade in Hinsicht auf ihre taxonomischen Arbeiten, aber es fehlte ihm nicht nur am Glauben an die Modernität als kumulativer Prozess, sondern er vermochte auch nicht einen radikalen Geist, wie Wallace und Darwin es beispielsweise gewesen waren, sollte er ihm denn persönlich begegnen, zufällig wie jetzt auf einer Schiffsreise zu erkennen und zu akzeptieren. Schon Engelhardts Vegetarismus war Otto Anathema genug. Engelhardt ließ sich widerwillig in den Salon der ersten Klasse zu Tisch führen. Dort wurde ihm, man saß auf schweren, neugotischen Stühlen, deren Rückenlehnen mit Rosshaar gefüllt waren und ließ dabei die Blicke auf goldgerahmten Reproduktionen niederländischer Meister ruhen, auf einen Wink Ottos in Richtung des malaiischen Stewards ganz entgegen Engelhardts sonstigen täglichen Essgewohnheiten einen Teller dampfender Nudeln und ein Schweinekotelett samt üppiger brauner Bratensoße serviert. Engelhardt sah mit unverhohlenem Ekel auf das Stück Fleisch, das dort vor ihm im Nudelbett lag und an den Rändern blau irisierte. Otto, der im Grunde ein gutmütiger Mensch war, dachte, sein Gegenüber sei wohl eingeschüchtert, da er, als Passagier der zweiten Klasse, nicht wisse, wie er die für ihn doch extravagante Mittagsmahlzeit bezahlen solle, und er forderte ihn auf, sich von dem Schweinekotelett zu nehmen, doch bitte sehr, auf seine Einladung, worauf Engelhardt höflich aber mit der Bestimmtheit seines und Schopenhauers und Emersons Gewissens antwortete, nein, danke, er sei bekennender Vegetarier im Allgemeinen und Fruktivore im Besonderen und ob er vielleicht um einen grünen Salat bitten dürfe, nicht angemacht, ohne Pfeffer und Salz. Der Vogelhändler hielt inne, legte Besteck, welches er schon über seinen Teller gehalten, wieder links und rechts davon ab, gluckste, betupfte sich mit der Serviette Oberlippe und Schnauzbart und brach dann in ein bellendes, meckerndes, ja prustendes Gelächter aus. Tränen quollen ihm aus den Augen, erst segelte sie Serviette zu Boden, dann zerbarst ein Teller Und derweil Otto die Worte Salat und Fruktivore immer und immer wiederholte, lief er lilarot an, als drohe er zu ersticken. Während man vom Nebentische aufsprang, um ihn mittels ausholender Schläge auf den Rücken von dem vermeintlich in seiner Trachea logierenden Knochenstückchen zu befreien, saß August Engelhardt ihm gegenüber, zu Boden schauend, manisch geschwind mit der über den linken Knöchel verschränkten Sandale wippend. Ein chinesischer Koch eilte aus der Kombüse herbei, den tropfenden Rührbesen noch in der Hand. Es bildeten sich zwei Parteien, die aufs Heftigste zu streiten begannen. Einige Sätze vernahm Engelhardt deutlich aus dem Tumult. Es ging um sein, Engelhardts Recht darauf, den Verzehr von Fleisch abzulehnen. Ferner sprach man von den Wilden, wenn man sie denn, so einer der Plantagenbesitzer, überhaupt noch als das bezeichnen dürfe. Oder sei es jetzt schon so weit gekommen, dass ein Deutscher im Schutzgebiet nicht mehr einen Kanaken von einem Rheinländer unterscheiden dürfe. Aber man solle doch froh sein, so die Gegenpartei, pflanzliche Produkte auf dem Speiseplan stehen zu haben, wo man doch in großen Teilen unseres fröhlichen Inselreichs längst wieder zur Anthropophagie übergegangen sei, nachdem man es den Wilden durch drakonische Strafen mühsam aberzogen habe. »Ach, Unsinn, alter Hut«, kam der Gegenruf, »doch, doch, gerade vor 4 Monaten habe man einen Pater aufgegessen, drüben, bei den Steiler Missionsschwestern in Tumleo. Diejenigen Körperteile des Gottesmannes, welche nicht sofort verzehrt wurden, habe man gepökelt, die Küste hinauf geschifft und in Niederländisch-Ostindien verkauft.« Engelhardts Schamgefühl drohte ihn zu übermannen, er wurde bleich, dann rot und machte Anstalten aufzustehen, um diesen despektierlichen Salon zu verlassen. Er glättete die Serviette vor sich auf dem Tisch und bedankte sich bei Hartmut Otto leise, fast unhörbar, ohne eine Spur von Ironie. Von einem Plantagenbesitzer, der ihn am Gehen hindern wollte, grob am dünnen Oberarm gefasst, entwand er sich diesem aber doch mit einer schroffen Bewegung seiner Schultern, durchmaß mit wenigen Schritten den Raum und öffnete die Tür des Salons, die geradewegs an Deck führte. Dort hielt er inne, erregt, und fuhr sich mit dem Handrücken über die Stirne. Und während er die feuchte Tropenluft ein- und wieder ausatmete, darüber nachdenkend, ob er sich nicht vielleicht doch an der Wand des Promenadedecks festhalten solle, dann aber diesen Gedanken sofort als verweichlicht verwerfend, bemächtigte sich seiner endlich eine tiefe, tiefe Einsamkeit, weit unergründlicher, als er sie jemals im heimischen Frankenland verspürt hatte. Er war hier unter schrecklichen Menschen gelandet, unter lieblosen, rohen Barbaren. Er schlief schlecht in dieser Nacht. In weiter Ferne zog ein Gewitter an der Prinz Waldemar vorbei und das erratisch zuckende, einem ungeordneten Rhythmus folgende Wetterleuchten tauchte den Dampfer immer wieder in ein gespenstisches, fahles Schneeweiß. Während er sich in den klammen Laken hin und her warf, in halbwachen Schrecksekunden über sich an der Decke von fernen Blitzen absonderlicherweise die Umrisse von England hingeworfen sah, träumte ihm, als er endlich das Unwetter war nur noch als allerfernstes dunkles Grollen zu vernehmen, tiefer einschlief, von einem kultischen Tempel unter matt leuchtender Abendsonne am Strand einer windstillen Ostsee errichtet, durch im Sande steckende Wikingerfackeln beleuchtet. Eine Bestattung wurde dort begangen. Eherne Nordmänner standen wachend am Tempel. Kinder, deren blonde Haare zu Kränzen auf ihren Häuptern verflochten waren, spielten leise zu ihren Füßen auf beinernen Flöten. Das Floß, auf dem der Tote aufgebahrt, ward im letzten Abendlicht ins Meer hinausgestoßen, ein Hühne entzündete noch, bis zur Hüfte im Wasser stehend, den Scheit, dann trieb es allmählich feuerfangend langsam und schwermütig nordwärts nach Hyperborea hin. Früh am nächsten Morgen fuhr der Dampfer unter gleißendem Sonnenlicht, fröhlicher Kapellmusik und lauten Tuten der Sirene in die Blanche Bucht ein, und Engelhardt stand leicht derangiert an der Reling, jenen wundersamen, unheimlichen Traum der letzten Nacht noch in seinen Knochen spürend, dessen Inhalt immer nebliger wurde, je näher er das Land kommen sah. Wohl ahnte er, dass beide Schiffe, der moderne Dampfer und das heidnische Begräbnisfloß, in Sinn und Bedeutung miteinander verwoben waren, doch sah er sich heute Morgen partout nicht in der Laune, aus jenem Traum Rückschlüsse auf seine eigene Abfahrt aus der Heimat zu ziehen, die sich zwar nicht hastig, aber durchaus genannt unter dem vulgären Siegel der prügelnden preußischen Polizeigewalt vollzogen hatte. Nun, dachte er, sterben werde er ja schon nicht an diesen grünen Gestaden. In sich eine fast katzenhafte Sprungbereitschaft empfindend, betrachtete er erregt das sich nähernde Festland. Dies war's nun also, sein Zion. Hier in dieser Terra Incognita würde er siedeln, von diesem Fleck des Erdballs aus würde sich seine Gegenwart projizieren. Erregt lief er auf und ab, drehte beim Achterdeck angekommen schroff wieder um. Dort hatten ihm einige Herren, die erneut zum Frühstück betrunken waren, der schreckliche Vogelhändler Otto war nicht unter ihnen, zugeprostert und munter zugerufen, er möge es doch gut sein lassen, man wolle wieder Freund sein, schließlich müsse man unter Deutschen im Schutzgebiet zusammenhalten, etc. Die Flegel ignorierend vermaß er die sich behäbig dahinstreckende Küste mit seinem Blick, Ausschau haltend nach Einbuchtungen, Unregelmäßigkeiten, Erhöhungen. Haushohe Palmen staken aus dem dampfenden Busch Neupommerns. Blauer Rauch stieg von den bewaldeten Hängen auf, hier und da waren Lichtungen und in denselben einzelne Grashütten auszumachen. Ein Makake schrie elendig, eine heraufziehende graue Wolkenfront bedeckte kurz die Sonne und gab sie dann wieder frei. Engelhards Finger trommelten ein, zwei ungeduldige Märsche, wieder ertönte das Tuten der Schiffssirene. Der nur bis zur Hälfte bewaldete Kegel eines Vulkans schob sich in Sicht. Mit einem Mal platzten rote Tröpfchen auf der weiß gestrichenen Reling und er erschrak. Es troff Blut aus seiner Nase und er musste unter Deck eilen, sich vorsichtig die Treppe in das Dämmerlicht der stählernen Korridore hinabtastend, sich rücklings in die Koje seiner Kabine legen und mit geschlossen pochenden Augenlidern ein sich langsam rot färbendes Bettlaken vor das Gesicht pressen. Aus einem mit einem Tuch bedeckten Krug schenkte er sich etwas Fruchtsaft ins Glas und trank ihn in gierigen Schlucken. Ganz Herberts Höhe hatte sich derweil eingefunden, es war die erste Septemberwoche. Man stand auf den hölzernen Stegen, frisch gestriegelt, rasiert und mit neuem Kragen versehen, in Erwartung der nicht mehr allerneuesten Zeitungen aus Berlin, des nur eine kurze Weile noch eisgekühlten Bieres, welches gleich kaum waren die ersten Kisten ausgeladen, entkront und flaschenweise umhergereicht wurde, der Dutzenden von Briefen aus der Heimat und natürlich der Neuankömmlinge, der Glücksritter und Abenteurer, der heimkehrenden Pflanzer, der vereinzelten Forscher, der Ornithologen und Mineralogen, der bettelarmen, von ihren gepfändeten Ländereien verjagten Adligen, der Wirrköpfe, des Strand- und Treibguts des Deutschen Kaiserreichs. Engelhard stand in seiner Kabine, genauer am Bullauge des sich leerenden Dampfers, und sah durch das doppelte Glas hinaus auf Herberts Höhe. Das Nasenbluten hatte so plötzlich aufgehört, wie es begonnen hatte. Er stand nicht sicher, er lehnte etwas gebeugt an der Kabinenwand, seine Wange streifte sanft das Gazetuch der Gardine, in der Tasche seines Gewandes umschloss er mit den Fingern der rechten Hand seinen Bleistiftstummel, die Sonne schien mit fürchterlicher Kraft durchs Bullauge. Als das feine Tuch der Gardine ihn erneut berührte, begann er zu weinen. Es durchzuckte ihn, seine Knie zitterten, ihm war, als habe man ihm mittels einer Apparatur sämtliche Courage aus seinen Knochen herausgesaugt und nun bräche das Gerüst zusammen, welches vormals nur durch den Kitt des Mutes zusammengehalten war. Kapitel 2. In Port Said, vor einer halben Ewigkeit, die in Wirklichkeit nur wenige Wochen gedauert hatte, als man fälschlicherweise seine 11 Überseekisten mit den 1200 Büchern ausgeladen hatte und er sie auf Nimmerwiedersehen verschwunden wähnte, hatte er das letzte Mal geweint. Ein, zwei, fast salzlose Tränen aus Verzweiflung und aus dem dumpfen Empfinden ihn verlasse nun zum ersten Male wirklich der Mut. Nachdem er vergeblich den Hafenmeister suchend die Zeit genutzt hatte, um einen noch im Mittelmeer geschriebenen, an einen guten Frankfurter Freund gerichteten Brief auf die Post zu geben, den er, um ihn vor Feuchtigkeit zu schützen, in ein Baumwolltuch gewickelt hatte, trank er bei Simon Arzt auf der Terrasse anderthalb Stunden lang ungesüßten Pfefferminztee, während ein stummer Nubier mit einer weißen Serviette Gläser abtrocknete, in denen sich der Kanal im blendenden Wüstenlicht schimmernd brach. Der ganze Thoreau, Tolstoi, Stirner, Lamarck, Hobbes, auch Swedenborg, die Blavatsky und die Theosophen, alles weg, alles fort. Ach, vielleicht war es besser so. Das ganze unnütze Denken futsch, anderswohin verschifft. Aber er hing so daran. Missmutig machte er sich erneut auf den Weg zur Mole und seinem Schiff nach Ceylon. Es kam ihm der Einfall, Man müsse unter den Hafenarbeitern einige Piaster verteilen, also grub Engelhardt in seinen Kitteltaschen und sprach einen Seemann an, dessen Herkunft Grieche, Portugiese, Mexikaner, Armenier aufgrund einer bedauerlichen halbseitigen Gesichtslähmung durch Taxierung seiner Physiognomie allein nicht zu entschlüsseln war. Er gab ihm das Geld, hörte den Mann schmatzend die Scheine zusammenfalten. Aber, bitte sehr, Effendi, das waren doch seine Bücher. Man entschuldigte sich bei ihm und lud die Kisten ohne große Umstände wieder an Bord, es sei ein Missverständnis, man habe einen dummen Fehler begangen und Herberts Höhe anderswo vermutet, an der Küste Deutsch-Ostafrikas. Engelhardts Brief an den Freund aber, in dem von Europavergiftung und dem Garten Eden die Rede war, fand sich nicht ausreichend frankiert in der Amtsstube der französischen Post von Port Said wieder und kam dort auch zu liegen und schließlich ganz zu ruhen. In einem Rezeptakel für solcherlei Kuverts unter einem Tisch verstaubte er und wurde von anderen Briefen zugedeckt und nach vielen Jahren, in deren Verlauf 1-2 Weltkriege durchmessen wurden, von einem koptischen Altpapierhändler in stattliche Pakete gebündelt und geschnürt, auf einem Eselskarren zu einer armseligen Hütte hinaus an den Rand der Wüste Sinai kutschiert, was Engelhardt aber, dessen Schiff am Abend noch mitsamt ihm und seinen Bücherkisten Richtung Ceylon auslief, niemals erfahren sollte. In Colombo gab es gleich 2 herrschaftliche Grand Hotels, das an einem großen Maidan gelegene Galfas und das etwas außerhalb und südlich der Stadt auf einem Hügel erbaute Mount Lavinia. Engelhardt, der sonst gewiss eine eher bescheidene Unterkunft angesteuert hätte, war zu der Überlegung gekommen, sich in Ceylon einmal etwas zu gönnen und bestieg eine Rikscha, nachdem er einem uniformierten Boy mehrere Anas gegeben hatte, damit dieser sich um Verbleib und Bewachung seines Gepäcks kümmere, das abermals vom Schiff entladen und am Hafen gelagert werden musste. Er machte es sich auf der außerordentlich breiten Sitzbank gemütlich und wollte sich in aller Ruhe zum Galfas Hotel fahren lassen. Aber es ging zu schnell. Die nackten Füße des kleinen alten Ceylonesen klatschten lautmalerisch und monoton auf der Straße vor und unter ihm. Engelhardt überlegte, ob der Rikscha-Walla wohl so schnell rannte, weil der Asphalt so heiß war, oder ob die Geschwindigkeit sozusagen Teil der Erwartungshaltung der Fahrgäste war, die rasch zum Ziele kommen wollten. Er beugte sich herunter, um das Männchen an der Schulter zu berühren und ihm mitzuteilen, er brauche sich doch bitte seinetwegen nicht so zu beeilen. Aber dieser verstand ihn nicht und beschleunigte noch seinen Lauf, weswegen er, schlussendlich an der Vorfahrt des Grand Hotels angekommen, schweißüberströmt und japsend neben der Rikscha zusammenbrach. Der uniformierte Portier, ein stattlicher Sikh mit prächtigem weißem Bart, kam herbeigerannt, überzog den armen Rikscha-Walla mit vorwurfsvollen Flüchen, nahm unter Dutzenden von Entschuldigungen Engelhardt das Handgepäck ab und buxierte dem auf der Straße liegenden keuchenden Alten, dabei eine Münze vor die Füße werfend, unseren Freund in die kühle und kavernenhafte Empfangshalle, um dort mit routinierter Bewegung die flache Hand auf eine kleine silberne Klingelglocke zu schlagen, die man just für diesen Zweck auf dem Empfangstresen befestigt hatte. Engelhardt schlief lange und traumlos in einem großen weißen Zimmer. Ein moderner elektrischer Ventilator summte an der Decke über ihm, ab und an zischte irgendwo im Raume ein Salamander sein meckerndes Locklied und schob dann seine Zunge Richtung Mücke, der er sich lauernd millimeterweise genähert hatte. Gegen 4 Uhr morgens klapperten die Fensterläden, ein Wind kam auf und es regnete eine Stunde lang. Engelhardt aber hörte nichts davon. In zutiefst entspannter Rückenlage schlummerte er auf den frisch gestärkten Laken, die Hände auf der Brust gefaltet. Sein langes Haar vor dem Schlafengehen vom praktischen Haargummi befreit, welches es bei Tag am Hinterkopfe zusammenhielt, umspielte dunkelblond und wellend das auf dem weißen Kissen ruhende Haupt, als sei er Wagners schlafender Jungsiegfried. Andern Tags im Abteil des überaus langsam fahrenden Zuges nach Kandy dann, unterwegs zur alten Königstadt Ceylons, hatte ihm ein tamilischer Gentleman gegenüber gesessen, dessen blauschwarze Haut in seltsamem Kontrast zu den schlohweißen Haarbüscheln stand, die ihm dergestalt aus den Ohren ragten, als seien sie links und rechts an seinem Kopf befestigte, wollige Blumenkohlröschen. Es ging mit einschläfernd langsamer Fahrt durch schattige Kokoshaine und smaragdene Reisfelder. Der Herr trug schwarzen Anzug und einen hohen weißen Kragen, der ihm die Würde eines Richters oder eines Staatsadvokaten verlieh. Engelhardt las in einem vergnüglichen Buch Dickens, während vor dem Fenster eine Spitzkehre nach der anderen überwunden wurde und die Sicht weit hinaus über sanft ansteigende Teefelder ging, Tee, der in begehbaren Furchen wuchs, aus denen bunt bekleidete, dunkelhäutige Pflückerinnen herausragten, den grün gefüllten Sammelkorb auf dem Rücken. Schon hatte der Herr ihn fragend angesprochen und Engelhard, die eben gelesene Seite seines Buches mittels feuchtem Daumen und Zeigefinger festhaltend, bat höflich, die Frage zu wiederholen, da das Angelsächsische des Herrn in Melodie und Tonalität derart fremd zur Betonung kam, dass Engelhard wohl einen Australier, selbst einen Texaner noch gut verstanden hätte, diesen ehrwürdigen Tamilen aber fast gar nicht. Während der Staub des Nachmittags auf Sonnenstrahlen durch das offene Zugfenster tanzte, sprachen sie, so gut es eben ging, man hatte sich geeinigt, das beiderseitig nur als Mittlersprache verwendete Idiom bedächtig und langsam zu gebrauchen, über die Reliquien des heiligen Lord Buddha und speziell, denn schon bald steuerte Engelhard die Konversation dorthin, über die Kokosnuss. Der Gentleman erklärte mit sanften Gesten, er sei als Tamile zwar dem Hinduismus verpflichtet, doch laut dem geweihten Text der Bhagavata Purana sei der Buddha einer der Avatare Vishnus, der 24., um es genau zu sagen, und deshalb sei er, und rasch stellte er sich mit einem Händedruck, den Engelhard als angenehm trocken und fest empfand, als Herr K. V. Govindarajan vor, auf dem Weg nach Kandy, um sich den Zahn des Buddhas zu besehen, der dort in einem Tempelschrein verehrt werde. Es handelte sich bei der Reliquie um den Dens Caninus, den links oben gelegenen Eckzahn. Govindarajan zog anmutig mit der Spitze seines dunklen Ringfingers eine Lefze hoch und demonstrierte anschaulich die Verortung des fraglichen Zahnes. Engelhard sah in das knochenweiße Gebiss, welches in einem kerngesunden rosaroten Zahnfleisch steckte, und erschauerte innerlich vor Wohligkeit. Die einfachen, langsamen und doch anrührend pathetischen Ausdrucksweisen seines Gegenübers erfüllten ihn mit einer plötzlichen, heftig empfundenen Vertrautheit. Rasch griff er nach Govindarajans Hand und fragte ihn frei heraus, ob er Vegetarier sei. »Aber ja, gewiss«, kam die Antwort, »er selbst und seine Familie habe sich seit Jahren nur von Früchten ernährt.« Engelhard konnte den Zufall dieser Begegnung kaum fassen. Ihm gegenüber im Abteil saß nicht nur ein Geistesbruder, ein Seelenfreund, sondern ein Mann, dessen Ernährung ihn auf Gottes Stufe stellte. Waren nicht die dunklen Rassen den Weißen um Jahrhunderte voraus? Und stellte nicht der Hinduismus, dessen höchster Ausdruck der Vegetarismus, also die Liebe war, im Weltengefüge eine Kraft dar, dessen allumspannendes Lichtes Rauschen dereinst jene Länder, denen das Christentum zwar Nächstenliebe geschenkt, darin aber nicht die Tiere einbezogen hatte, überstrahlen würde wie ein blendender Komet? Hatten nicht Rousseau und Burnett, dem Vegetarier Plutarch folgend und als fällige Replik auf Hobbes Leviathan behauptet, der dem Mensch angeborene Urinstinkt sei der Verzicht auf Fleisch? Und hatte nicht sein grässlicher Onkel Kuno versucht, ihm als kleinen Jungen den Verzehr von Schinken dadurch schmackhafter zu machen, dass er ihm lachend und feixend aus dem dünnen Schweinefleischlappen eine rosa Zigarre gedreht, sie ihm hernach in den Kindermund gesteckt und spaßeshalber ein Zündholz an das herausragende Ende gehalten hatte? Und war nicht schließlich das Töten von Tieren, sprich die Zubereitung von Fleisch und die Ernährung des Menschen durch tierische Substanzen, gar die Vorstufe zur Anthropophagie? Engelhards Englischkenntnisse reichten manchmal nicht ganz aus, um solcherlei Fragen exakt zu formulieren, dennoch mussten sie heraus. Wo ihm die abstrakten Termini fehlten, behalf er sich mit in die Luft gemalten Ideenwolken, mit Kometen, deren Spur von seinem Finger durch das sonnenhelle Abteil gezogen wurde. Engelhard fragte seinen neuen Reisefreund, ob er von Swami Vivekananda gehört habe. Und als dieser verneinte, packte er aus seiner Reisetasche einige Pamphlete aus, die er erst schüchtern neben sich auf die Abteilbank legte. Es waren die Schriften eben jenes indischen Swamis, der in der neuen Welt Kraft seiner außergewöhnlichen Ideen und rhetorischen Gaben unlängst für Furore gesorgt hatte, sowie mimeografiert und mit einem Band zusammengeheftet, die fränkische Klebebindung hatte sich bereits im südlichen Roten Meer bei Aden aufgrund der starken Hitzeeinwirkung aufgelöst, sein eigenes Traktat, dessen Inhalt von der heilenden Kraft des Kokovorismus kündete, leider in deutscher Sprache, so dass Engelhardt zwar darauf als Ding verweisen, seinem neuen Freunde jedoch nicht seine eigenen Gedanken, die in Schriftform wesentlich kundiger formuliert waren, näher bringen konnte. Dennoch wollte er es nicht unversucht lassen. Mit einiger Mühe paraphrasierte er den in seiner Schrift befindlichen Grundgedanken, dass der Mensch das tierische Abbild Gottes sei und wiederum die Kokosfrucht, die von allen Pflanzen dem Kopf des Menschen am meisten ähnelte, er verwies auf Form und Haare der Nuss, das pflanzliche Abbild Gottes sei. Auch wuchs sie ja, wohlgemerkt, dem Himmel und der Sonne am nächsten, hoch droben am Wipfel der Palme. Govindarajan nickte zustimmend und hob an, während ein kleiner Landbahnhof ohne Halt durchfahren wurde, aus der Bhagavata Purana eine entsprechende Stelle zu zitieren. Nicht nur diese heilige Schrift hatte er in jungen Jahren an der ehrwürdigen Universität von Madras vollständig auswendig lernen müssen, besann sich dann aber darauf, einfach weiter zu nicken und sein Gegenüber erst ausreden zu lassen, um dann mit einer gewissen, ihm nun angebracht erscheinenden Gravitas anzumerken, dass der Mensch, ernähre er sich ausschließlich von der göttlichen Kokosnuss, nicht nur Kokovore wäre, sondern eben per Definitionem Theophage, Gottesser. Er ließ dies einen Augenblick sacken und wiederholte dann den Ausdruck in die nur vom Klicken der Schienen rhythmisierte Stille des Vormittags hinein. God-Eater, Devourer of God. Engelhardt war überwältigt von jener Erkenntnis, ja, sie fuhr ihm buchstäblich ins Mark und begann dort zu wirken, als sei sie ein klingendes, summendes, energetisches Feld. Jawohl, die Kokosnuss war, der köstliche Gedanke manifestierte sich in ihm, in Wahrheit der theosophische Gral. Die offene Schale mit dem Fruchtfleisch und der süßen Milch darin war demnach nicht nur Symbol für, sondern tatsächlich Leib und Blut Christi. Dies hatte er auch in seinem kurzen katholischen Theologieseminar in Nürnberg so dargelegt und nun auf dieser tropischen Eisenbahnfahrt von ganz anderer Seite bestätigt gefunden. Der Moment der Eucharistie, sprich der Wesensverwandlung, war durchaus als reale Einswerdung mit dem Göttlichen zu verstehen. Nur waren die Hostie und der Messwein nicht zu vergleichen mit dem wirklichen Sakrament der Natur, seiner köstlichen genialen Frucht, der Kokosnuss. Govindarajan freute sich ganz augenscheinlich so zufällig, einen Fruktivorenbruder getroffen zu haben und lud ihn nun ein. Der Zug überwand in diesem Augenblick keuchend und spotzend eine der letzten Spitzkehren und begradigte seinen Schienenlauf in Richtung der alten ceylonesischen Königsstadt, mit ihm den Tempel des Zahnes zu besichtigen. Man werde in Kandy ein Zimmer nehmen und gemeinsam von dort aus nach einem üppigen Früchtelunch zum Tempel aufbrechen, der, so Govindarajan, nur wenige erbauliche Schritte vom Stadtzentrum entfernt auf einem kleinen Hügel oberhalb des Kandysees liege. Im Queens Hotel beschlossen sie, sich aus Kostengründen ein Zimmer zu teilen, was für gewissen Argwohn seitens des Rezeptionisten sorgte, der sich aber dann, als Engelhardt einige Scheine auf den Tresen legte und beteuerte, er wolle gerne ein Trinkgeld im Voraus bezahlen, rasch legte. Man war die Spleenigkeit der Angelsachsen gewohnt, und wenn dieser deutsche Herr hier mit einem tamilischen Freund im selben Zimmer schlafen wolle, bitte sehr. Es kam noch die Frage, ob man mit den Herren zum Lunch rechnen dürfe, worauf beide auf Englisch antworteten, es wäre ihnen durchaus mit einigen Papayas und Ananas genug, falls allerdings eine Kokosnuss zur Hand wäre, würde man sich überaus glücklich schätzen, die Kokosmilch in einem Glas und das Fruchtfleisch ausgelöst auf einem Teller serviert zu bekommen. Der Rezeptionist verbeugte sich, drehte sich um und verschwand Richtung Küche, die Augen verdrehend, um dort die Bestellung der beiden Fruktivoren aufzugeben. Satt, trotz der Bahnfahrt ausgeruht und mit der euphorischen Laune eines Pilgerpaares, dessen Ziel ihnen lange versprochen nun unmittelbar vor Augen liegt, schlenderten die beiden über die Straße und lehnten sich alsdann über eine steinerne Brüstung, um sich kurz im heiligen See gespiegelt wiederzufinden, auf dessen Oberfläche Lotus und Frangipani-Blüten trieben. Eine Gruppe kahlrasierter Mönche eilte schwatzend vorbei, ein jeder von ihnen einen schwarzen, aufgerollten Regenschirm in der Hand, safrangelb leuchteten ihre Kutten in der Nachmittagssonne, ein schlanker Fant im weißen Flanell brauste winkend auf einem Hochrad vorüber, zweimal in rascher Abfolge den schwarzen Gummibalg der Hupe an seinem Lenker betätigend. Govindarajan wies mit einem Stock, hatte er vorhin schon einen dabei gehabt, Richtung Tempel, und nun schickten sie sich an, die zum Tabernakel hinaufführenden Stufen zu besteigen. Die beiden Pilger betupften die feuchten Stirnen mit Taschentüchern, wendeten sich weiter oben um und blickten hinab auf den künstlichen See, Anfang des letzten Jahrhunderts von König Sri Vikrama Rajasinha angelegt. Govindarajan belehrte Engelhard mit einer sonderbar wirkenden Miene der Genugtuung, dass das Angeln von Beginn an immer strengstens verboten gewesen sei. Auch gehe die Legende, dass die kleine Tempelinsel dort in der Mitte des Sees dem König der Singalesen als heimliche Bade- und Koitusstelle gedient habe und dass ein versteckter Tunnel unter dem See vom Palast zu eben dieser Insel führe. Wieder hob Govindarajan den Stock und deutete mit der Spitze, die, wie Engelhard plötzlich wahrnahm, aus getriebenem Messing bestand, in jene Richtung. Engelhard bemerkte, dass der Tamile noch stärker lächelte als zuvor und dabei das Gebiss regelrecht bleckte wie ein Hund. Gestus und Mimik, die ihm noch auf der Zugfahrt sanft und traulich erschienen waren, wirkten mit einem Mal wie von einem theatralischen, schrillen Misston überlagert. Im feuchtwarmen Inneren des Schreins herrschte tiefe, allertiefste Dunkelheit. Ein Gong ertönte scheppernd und dumpf, sein Echo kehrte unversehens von den unsichtbaren Wänden zurück, die Engelhard wie von Schleim überzogen schienen. Eine einzige Kerze brannte irgendwo. Er fühlte eine mesmerisierende Bedrohung durch sein Nervenkostüm jagen, die blonden Härchen an seinen Armen standen senkrecht ab, ein Rinnsal warmen Schweißes perlte ihm hinterm Ohr ins Gewand. Govindarajan hatte sich entfernt. Das Klopfen der metallenen Spitze seines Stabes wurde leiser und war schließlich gar nicht mehr zu vernehmen, so sehr sich Engelhard auch mühte, es noch zu hören. Abermals läutete der grausige Gong, und nun erlosch auch noch die Kerze. Schaudernd tat er einen tastenden Schritt nach rechts und drehte sich um die eigene Achse, so dass er mit dem Antlitz dort zu stehen kam, wo er den Eingang vermutete, doch man war beim Betreten des Tempels um mehrere Ecken gegangen, ohne die wohl von hier aus das Licht des Tages zu sehen gewesen wäre. Er flüsterte den Namen seines Gefährten, dann sprach er ihn lauter aus, schließlich rief er »Govindarajan« in das tintige Dunkel hinein. Es kam keine Antwort. Sein Freund war verschwunden. Er hatte ihn hier in die Finsternis gelockt und sich dann aus dem Staub gemacht. Aber warum? Was, wenn? Und was hatte er ihm in Gottes Namen alles erzählt? Er konnte sich nicht mehr genau erinnern, aber mit Sicherheit hatte er ihm von seinem Gepäck am Hafen von Colombo berichtet, sicher ihm auch anvertraut, er habe einen größeren Geldbetrag in Pfandbriefen dabei, diesen, er schlug sich dabei in der Dunkelheit mit der flachen Hand auf die Stirn, habe er natürlich in seinem Handbeutel im gemeinsamen Zimmer im Queens Hotel liegen lassen. Engelhard löste wütend sein Haargummi und warf es zu Boden. Einem völlig Fremden, einer flüchtigen Zugbekanntschaft hatte er alles offenbart im Glauben, der Fruktivorismus schaffe ein unsichtbares Band des Zusammenhaltes zwischen den Menschen. Aber vielleicht hatte der Tamile einfach alles erlogen? Womöglich war er überhaupt kein Vegetarier gewesen, sondern hatte lediglich das gesagt, was er, Engelhard, habe hören wollen. Später im Hotel, Engelhard hatte sich langsam aus der absurden Gefangenschaft des dunklen Tempels heraustastend, der ihm kaum besah, ihn erneut von außen wiederum freundlich, harmlos und einladend erschienen war, befreien können, untersuchte er seinen Reisebeutel und tatsächlich fehlte der Geldbetrag, den er in eine Seitentasche desselben eingenäht hatte. Sonst war, soweit er sehen konnte, alles noch vorhanden. Seinen Beutel unter den Arm klemmend schritt er langsam und beinahe auf Zehenspitzen die Treppe zur Empfangshalle hinab, beschied im Flüsterton dem Hotelangestellten die Rechnung für das Zimmer, da er sie nicht begleichen könne, bitte doch an den Konsul des Deutschen Reiches in Colombo zu schicken. Der Hotelier lächelte schief und antwortete, das sei nun wirklich nicht nötig, es sei keine Rechnung entstanden, da nicht übernachtet wurde, das Früchtefrühstück sei ein Geschenk des Hauses und überdies rate er, die örtliche Polizei aufzusuchen und den Tamilen anzuzeigen, den er nebenbei bemerkt vor 10, 20 Minuten beim hastigen Verlassen des Hotels noch gefragt habe, wo denn sein deutscher Reisegefährte geblieben sei, worauf er keine Antwort erhalten, sondern sich des Eindrucks nicht habe erwehren könne, der Tamile habe eine Arglist begangen, so schuldig habe er ausgesehen. Der Hotelier, der im Übrigen ein famoser Kerl war, begleitete den armen Engelhard zum Bahnhof, schenkte ihm eine Fahrkarte dritter Klasse hinab in die Hauptstadt und buxierte dann den spindeligen jungen Mann, dem ein Besuch bei der lokalen Konstablerei als das Unangenehmste erschien, was er sich überhaupt hätte vorstellen können, unter nicht allzu großen Protesten in den letzten Waggon des langsam anfahrenden Zuges. Und dort im Abteil sitzend, der Nachmittag senkte sich nun preußisch blau eingefärbt und süßlich duftend gegen den frühen Abend hin, die Schulter an einen Mitreisenden gelehnt, den Rücken an die Holzbank gedrückt, die Augen geschlossen, dafür die wirren langen Haare offen, die Reisetasche vorn an seinen Bauch gepresst, beginnt plötzlich der Kinematograf zu rattern. Ein Zahnrad greift nicht mehr ins andere, die dort vorne auf dem weißen Leintuch projizierten bewegten Bilder beschleunigen sich wirr, ja, sie laufen für einen kurzen Augenblick nicht mehr vorwärts, wie vom Schöpfer ad aeternitatem vorgesehen, sondern holpern, zucken, jagen rückwärts. Govindarajan und Engelhardt treten verharrenden Fußes in die Luft, fidel anzusehen, und hasten rückwärts Tempelstufen herab, überqueren ebenfalls rückwärts gehend die Straße. Immer stärker flimmert der Lichtstrahl des Projektors, es knackt und knistert, und nun wird alles augenblicklich formlos, da wir kurze Zeit in das Bhavantarabhava-Einsicht haben, den Moment der Wiederverkörperung, und dann manifestiert sich nun freilich richtig herum und wieder in exakter Farbig und Geschwindigkeit August Engelhardt in Herberts Höhe, Neupommern, sitzend im Empfangssalon des Hotels Fürst Bismarck, da selbst auf einem durchaus gemütlich zu nennenden Basssofa, australisches Fabrikat, mit dem Herrn Hoteldirektor Hellwig, Franz Emil, im Gespräch, dabei eine Tasse Kräutertee auf den Knien balancierend, die ceylonesische Analepse hinter sich lassend. Hellwig raucht. Kapitel 3. Jener Hoteldirektor Hellwig, dem im Übrigen das linke Ohr vollständig fehlte, firmierte in Herberts Höhe nicht nur als Makler für dies und das, sondern galt auch als direkter Zugang zu Frau Emma Forsyth, die Engelhardt vom amtierenden Gouverneur Hahl anempfohlen worden war, nachdem er noch aus Nürnberg brieflich vermeldet hatte, er sei am baldigen Erwerb einer Kokosplantage interessiert. »Kommen Sie nur, kommen Sie in unsere fröhliche Kolonie«, hatte Hahl geschrieben, »aber Engelhardt solle sich bloß nicht zu viel Zivilisation erwarten, dafür einiges an Abenteuer, zumeist fleißige Eingeborene und ja, durchaus Kokospalmen hätten sie da zuhauf.« Hals flotter, in seiner Eloquenz trotzdem ein wenig grober Schreibstil, ließ vermuten, er stamme aus dem Berlinischen, dabei wohnte in ihm ein niederbayerischer, intellektueller Eigenbrötler und Sturkopf, was Engelhardt durchaus zu Pass kam. Hals schrieb weiterhin, er solle bitte nach seiner Ankunft sofort dem deutschen Club beitreten und sich mit besagter Frau Emma Forsyth treffen, die im Schutzgebiet vielerlei Ländereien besitze und fleißig Pflanzern aus der Heimat, so sie ihr sympathisch sind, nicht nur günstige Kredite beim Kauf einer Plantage gewähren, sondern auch gute Arbeiter vermitteln konnte. Im Übrigen sei sie eine Berühmtheit. Man nenne sie von Neupommern bis zu den hawaiischen Inseln einfach Queen Emma. Engelhardt wunderte sich nicht über die Zustände in der Kolonie, in der eine Frau einen ebenso hohen Status zu genießen schien wie der Gouverneur selbst, denn er war, nachdem er das Kuvert mit dem Gouverneursemblem aufgerissen hatte, viel zu erregt, ob der Möglichkeit, seinen Traum vom Kokovorismus auch noch vorfinanziert zu bekommen. Sicher hatte er einige Rücklagen. Tante Marthe war vor 2 Jahren jenseits der Schweizer Grenze verstorben und hatte ihn testamentarisch bedacht, aber auf mehr als 20.000 Mark kam er nicht. Den Verlust der Pfandbriefe an den tamilischen Gauner Govindarajan schon abgerechnet. Unser Freund hatte Gouverneur Hahl nur um wenige Tage verpasst. Der Unglückliche war am Schwarzwasserfieber erkrankt und hatte das Schutzgebiet auf dem italienischen Passagierschiff R.N. Pasticcio Richtung Singapur verlassen, wo er sich von Kopf bis Fuß in kalte, nasse Essiglaken gewickelt mit chininhaltiger Limonade auszukurieren hoffte. Das Schwarzwasserfieber, so wurde Hahl von seinem indischen Arzt während der Überfahrt belehrt, war eine Folgeerkrankung der Malaria, als deren Überträger man seit kurzem die gemeine Stechmücke ausgemacht hatte, nachdem jahrhundertelang gestorben wurde, ohne die geringste Spur, woher oder warum. Hahl war ein starker Mann und Schmerzen durchaus gewöhnt, dennoch hatten ihn die sich stetig wiederholenden Fieberschübe ausgezehrt und seine Wangen einfallen lassen. Als er aber Singapur erreichte, entsann er sich nicht nur plötzlich in einem kurzen Augenblick der beseelten Luzidität jener Briefe aus Nürnberg, sondern auch des eindrücklichen jungen Mannes, der sie geschrieben. Engelhardt hatte eine Fotografie mitgesandt, die ihn auf einem fränkischen Hügel nächst Nürnberg stehend zeigte, die Arme zum Himmel, zur Sonne emporgereckt, und des verabredeten Treffens in seiner Herbertshöher Residenz, aber genauso rasch übermannte ihn auch schon der nächste Anfall, sein Geist verfinsterte sich wieder, und Engelhardts Imago, die ihm Kraft seiner Briefe und dieser einen Fotografie, die heute freilich längst verschwunden ist, wie die eines radikalen neuen Menschen erschienen war, wich erneut dem tumben, dunkelbraunen Peinigungsraum seiner Krankheit. Noch in Herberts Höhe hatte sich Hahl, wenige Minuten bevor die Mücke, aus deren erregiertem Stechrüssel die Erreger hinab in seine Blutbahn flossen, während gleichzeitig das karminrote Gouverneursblut zuckrigem Soma gleich durch das Nervensystem des Insekts pulsierte, ihr kümmerliches Leben unter seiner klatschenden Hand ausgehaucht hatte, ein Abendessen bringen lassen, um am großen Mahagonitisch noch spät speisend zu arbeiten. Die Süßkartoffeln und die Hühnerbrust lustlos mit der Gabel auf dem Porzellanteller hin und her schiebend, hatte er Korrespondenz und Gerichtsurteile überflogen, erneut den erfreulichen Brief seines Freundes Wilhelm Solf, des Gouverneurs von Samoa, gelesen und dabei anderthalb Glas tropenwarmen Riesling getrunken. Es war eine ruhige, samtene Nacht gewesen. Er hatte eine Wachsplatte auf den Grammophonteller gelegt, die Nadel an seine Lieblingsstelle gesetzt, und während die ersten blechernen Takte von Wagners Ritterwalküren durch den Salon gepurzelt waren, hatte er ein paar Mal genießt, sich in die Serviette geschneuzt, dann die Glieder ausgestreckt und seine Krawatte gelockert, und just in diesem Moment war das Insekt durch den Türrahmen herangesummt und vom intensiven Geruch der aus den Haarlschen Poren austretenden Milchsäure, deren Ausdünstung durch den warmen Riesling begünstigt und verstärkt wurde, ganz kirr geworden, hatte die Mücke noch im Anflug die Proboszis ausgefahren, um blind vor Gier an des Gouverneurs sauber ausrasiertem Nacken anzulanden und ihn mit einem kathartischen, crescendohaften Biss zu penetrieren, bevor sie die erlösende Götterdämmerung der Haarlschen Handfläche erfahren hatte. Und so war das Schwarzwasserfieber in den Gouverneur gekommen. Und Engelhardt? Entweder vergaß er, dem deutschen Club beizutreten, oder es kam ihm nicht mehr in den Sinn, da er partout keine Lust verspürte, mit ihren tumben, alkoholkranken Pflanzern, die Mehrheit der Mitglieder des Clubs stellten, privat verkehren zu müssen. Noch im Hotel Fürst Bismarck also, in dem ihn der Herr Direktor Hellwig die erste Woche gratis und franco logieren ließ, da dieser sich von seiner Tätigkeit als Zwischenagent im Verkehr Queen Emmas vis-à-vis August Engelhardt gewisse Vorteile im Herberts Höher Geltungsgefüge versprach, die Verhandlungen um den Kauf einer Kokosplantage waren durchaus keine Alltäglichkeit im Schutzgebiet, schrieb Engelhardt rund ein Dutzend Briefe in die Heimat und an seine Verwandten, in denen er mit blumigen, überschwänglichen Worten die hinreißende Schönheit der Kolonie anpries und seinen Geistesgenossen anhielt, ihn möglichst rasch hier zu besuchen. Er sei, schrieb er, während er den Blick von der Veranda des Hotels über Herberts Höhe schweifen ließ, mitten in den Verhandlungen zum Kauf einer Plantage, man stelle sich bitte die Fortschrittlichkeit vor, eine Frau leite hier die meisten Geschäfte, auch würde sich niemand auch nur im Geringsten an seinen langen Haaren und seinem Barte stoßen, so dass er wieder dazu übergegangen sei, die Haare offen zu tragen, obwohl sie sich gerade nach heftigen Regengüssen durch die hohe Luftfeuchtigkeit drollig wellten und in alle Himmelsrichtungen kräuselten. Und ach ja, einen überaus sympathischen jungen Seemann habe er im Hotel kennenlernen dürfen, einen gewissen Christian Slütter, mit dem man sich die eine oder andere ausgedehnte Partie Schach geliefert habe, bei einer habe sich sogar Solus Rex für ihn ergeben, und auch mehrere gemeinsame Erkundungsspaziergänge jenseits der Stadtgrenzen habe man unternommen. Jener Slütter sei auf dem Wege, sein Kapitänspatent zu erwerben und überlege, gleichsam der kaiserlichen Marine beizutreten, er sei zwar kein Vegetarier, aber die Diskussionen um die Vor- und Nachteile des Fleischverzichts, deren wegen oft der Spielfluss um Stunden unterbrochen wurde, seien so niveauvoll und freundlich verlaufen, dass Engelhardt wohl Deutschland nicht so rasch hätte verlassen müssen, wären ähnliche Gespräche mit Nicht-Eingeweihten möglich gewesen. Aber vermutlich träfe man auf solche vorurteilsfreien, weltoffenen Charaktere wie Slütter nur in Übersee. dem Naturheilkundler Adolf Just, seinen Freunden beim Jungborn und in den verschiedenen Nudistenkolonien der Heimat, eröffnete er, die hiesige Wetterlage sei, die allnachmittäglichen sturzbachähnlichen Regenschauer ließ er in diesen Zeilen unerwähnt, geradezu prädestiniert, dem Sonnenfreunde zur Zufriedenheit und Vollkommenheit zu gereichen, ja, die tropische Strahlung des Zentralgestirns wirke sich so positiv auf Gemüt und körperliche Verfassung aus, dass er bereits ab dem zweiten Tage seiner Anwesenheit barfuß und nur mit einem Wickeltuch um die Lenden bekleidet seine Spaziergänge durch die Hauptstadt des Schutzgebietes unternommen habe. Dies entsprach absolut nicht der Wahrheit. Gleichwohl muss August Engelhardt in Schutz genommen werden vor den Behauptungen, er sei ein Lügner gewesen und habe seine zukünftigen Besucher, denn es sollten nicht wenige sein, die seinem Ruf folgen würden, unter Angabe verdrehter und unwahrer Tatsachen in die Südsee gelockt. Engelhardt selbst fühlte durchaus den Drang, sich auszuziehen und seine Haut dem seelenwärmenden Licht zu präsentieren, allein er befand sich in besagten Verhandlungen zum Erwerb einer Plantage mit Geldern, welche er gar nicht besaß, und so war er doch Pragmatiker genug, seine Überzeugungen, Kleidung und Nahrung betreffend, nicht sofort allen in Herberts Höhe offenzulegen. Man machte schließlich keine Geschäfte mit nackten Langhaarigen. Im kaiserlichen Postamt indes freundete er sich mit dem untersetzten Postbeamten an, nachdem sich beide einer gemeinsamen Begeisterung für Stempel aller Art versichert hatten. Der Beamte führte Engelhardt in das Hinterzimmer der Poststube und zeigte ihm eine regelrechte kleine Druckerei, die der Beamte in seiner Freizeit dort betrieb. Gummilitzen, allerhand Siegel, Prägestempel und Matrizen, säuberlich beschriftet, in hunderte von Kästchen geordnet, die an der Wand befestigt waren. Druckproben grafischer Elemente und verschiedener Buchstaben lagen auf Bänken und Tischen nebeneinander. Das Schutzgebiet habe unlängst eigene Briefmarken erhalten, die nun in der Hinterstube, just an dieser Maschine hier, mit dem kaiserlichen Stempel Deutsch-Guinea versehen wurden. Ein leichter Luftzug kam auf und wirbelte einige Papiere umher, die der Beamte eiligst wieder zusammenklaubte. Engelhardt staunte nicht schlecht. Im Geiste sah er schon den Beamten eifrig Entwürfe für seine diversen Werbeschriften skizzieren. Wieder in der Schalterstube gab er dem Beamten die Briefe zur Frankierung auf, schob ein ansehnliches Trinkgeld über den Schalter, und dieser versicherte ihm, er werde zusehen, dass seine Sendungen sicher im nächsten Reichspostschiff Richtung Heimat unterwegs sein würden. Engelhardt könne sich auf ihn verlassen und er möge ihn nur bald wieder besuchen. Die Villa Gunantambu, der hölzerne Palast von Frau Forsyth, lag ein paar Gehminuten vom Herbertshöher Ortsschild entfernt. Sie selbst saß auf der Veranda, ein bunt besticktes Leinentuch um die schmalen, hübsch gebauten Schultern drapiert, und ließ sich mittels einer komplizierten mechanischen Vorrichtung Luft zufächern. Ein kleiner nackter Junge saß auf dem Rasen und pustete Seifenblasen in die Luft, die sich auf Engelhardts Schultern niedersetzten, um dort ermattet und unspektakulär, gleich einer von einem zweitklassigen Romancier bemühten Metapher en miniature, ihr kurzes Laugenleben auszuhauchen. Nun betrat er also die Veranda, stellte sich vor und verbeugte sich. Frau Forsyth, obgleich Halbblut, sprach ein ausgezeichnetes, man möchte fast sagen, ein überperfektes Deutsch. Kalter Tee wurde gebracht, Gebäck und winzig klein gewürfelte, mit Zahnstochern fixierte Mangosteen, von denen sich Engelhardt wenige Mundvoll nahm, um nicht unhöflich zu wirken. Schweigen. Als dann wies Frau Forsyth hauptsächlich, um die Konversation in Gang zu bringen, denn ein Blick auf den mageren jungen Mann genügte ihr, um ihn als schüchternen, dem Leben etwas abgewandten Zeitgenossen einzuordnen, auf die neben ihrem Holzpalast wachsenden Kasuarinenbäume hin, dicht mit Flughunden behangen, die wie Kokons an den kahlen Ästen baumelten und gelegentlich kreischend mit den Flughäuten um sich schlugen. Bei großer Hitze, erklärte sie, dabei Engelhardt eindringlich fixierend, urinierten die Tiere über ihre eigenen Flughäute, und die beim Flattern entstehende Verdunstungskälte sorge dann für den gewünschten Kühleffekt. Engelhardt räusperte sich und lächelte verlegen, aus seiner Gurgel rasselte ein undefinierbarer Misston. Die Frau schüchterte ihn ein, war sie doch, obwohl längst jenseits der 50 und trotz ihrer Leibesfülle eine höchst attraktive Frau, die es verstand, ihre schmeichelhafte Mimik mit knappen, aber resoluten Bewegungen aufs Eindrucksvollste zu vervollständigen. Es mag gut sein, dass Engelhardt sich zu sehr beeindrucken ließ. Die Geschäftsfrau Emma Forsyth würde ja dort nicht sitzen, wäre sie nicht dreimal so raffiniert wie ihre männlichen Kollegen. denn er druckste ein wenig herum, erwähnte zögerlich den Briefwechsel mit Gouverneur Hall und erläuterte dann sein Vorhaben, die Früchte der Kokospalmen zu ernten und mit den Nebenprodukten Handel zu treiben, also nicht nur mit der Kobra, er wolle auch Cremes und Öle herstellen und sie ansprechend etikettiert ins Reich senden. Selbst ein Shampoo zu erfinden, schwebe ihm vor. Er beschrieb die wohlriechende Kokosessenz in den Haaren der Damen der feinen Berliner Gesellschaften, wohl in seiner Argumentation dahin schielend, dass Frau Forsyth doch möglicherweise am Ende auch nur eine Frau sei, die sich gelegentlich an Orte zurücksehnte, an denen es nicht an Opernhäusern, Droschken und luxuriös parfümierten Sitzbadewannen mit fließend heißem Wasser mangelte. Auch und überhaupt, fügte er hinzu, sei er nach Deutsch-Neuguinea gekommen, um eine Art Kommune zu errichten, die der Kokosnuss huldigen wolle. Queen Emma überhörte den letzten Satz Engelhards, der ohnehin etwas leiser vorgetragen wurde als seine Pläne zur wirtschaftlichen Ausbeutung von Kokos Nucifera. Und die Schmeicheleien mit dem Kokosshampoo beeindruckten sie nicht im geringsten. Eine Plantage wolle er kaufen. Sie habe genau das Richtige für ihn, eine kleine Insel. Doch wolle Engelhard nicht eventuell erst das Inland erkunden und darüber nachdenken, ob ihm dort, allerdings an einer schwer zugänglichen Stelle, eine Plantage großen Ausmaßes gefallen könne? Je nach Witterung 4 bis 5 Tagesreisen, also gut 100 Kilometer in Vogelfluglinie von Herbertshöhe entfernt, läge eine Kokospflanzung von 1000 Hektar, dessen Besitzer, ja, man müsse es ohne zu zögernd aussprechen, wahnsinnig geworden sei und sich, seine Familie und 3 schwarze Arbeiter mit Pech übergossen und angezündet habe. Jene Plantage sei, wenn man ihre Größe bedenkt, fast ganz umsonst zu übernehmen, da das in einem Zustand vollständiger geistiger Verrohung geschriebene Testament des Pflanzers nicht anerkannt werden könne, bringt sie alle um, war darin zu lesen, und die Besitzung somit an das Deutsche Reich falle, namentlich an die Firma Forsyth & Company, deren Leiterin hier vor ihm sitze. Das Eiland Kabakon, erzählte sie weiter, weise dagegen lediglich 75 Hektar Kokos auf, dafür befinde es sich nur wenige Seemeilen von Herbertshöhe entfernt im etwas nördlich gelegenen Neulauenburg-Archipel. Eine Insel habe den Vorteil, dass sie sowohl übersichtlich sei als auch leicht zu bewirtschaften. Man müsse die Kokosnüsse lediglich ernten und bearbeiten, könne dann den Ertrag mit Booten transportieren, in Herbertshöhe zum Verkauf anbieten und müsse nicht, wie im Fall der großen Plantage im Inland, für die Ausbeute den mühsamen und gefahrvollen Weg durch den Dschungel nehmen. Überhaupt, was für eine Insel, schwärmte sie. Jedes Jahr schickten die Einwohner von Kabakon ein mit Muschelgeld beladenes und mit grünen Blättern verziertes Kanu aufs Meer hinaus, um die Fische für ihre im vorigen Jahr gefangenen Verwandten mit Geld zu entschädigen. Und eine besondere Tradition gäbe es bei Hochzeiten. Eine Kokosnuss würde über den Köpfen des Paares gebrochen und die Kokosmilch über sie ausgeschüttet. Das Eiland koste 40.000 Mark, die riesige Pflanzung im Inland ebenfalls. Engelhard atmete hörbar aus. Nun, diese beiden Offerten könne sie ihm machen. Er solle sich doch bitte beide ansehen und erst dann entscheiden. Sie wusste wohl, dass sie ihm nicht nur den Entschluss leicht gemacht, sondern ihn mit ruhiger Hand forciert hatte. Die Plantage des wahnsinnig gewordenen war zwar um ein Vielfaches günstiger, aber durch ihre Beschreibung der dortigen Umstände für ihn mit so schlechtem Kismet behaftet, dass Engelhard das Eiland Kabakon wählen würde. Schlussendlich war sie eine Geschäftsfrau, und wenn dieser junge Sonderling, denn sie hatte sehr wohl gehört, dass Engelhard einen Kokosnussesserorden gründen wollte, und natürlich hatte auch Gouverneur Hall schon von ihm berichtet, sein Geld bei ihr lassen wolle, dann bitte sehr. Außerdem, ja, sie mochte ihn. Wie er dort saß, bärtig, asketisch, mit dieser unmöglichen Frisur und den wasserblauen Augen, mager wie ein Spatz. Unwillkürlich musste sie an einen lange zurückgebliebenen Italienbesuch denken. Es war ihr, als habe sie Engelhard dort schon einmal gesehen. Nur wo? Doch, natürlich, das war's. Beim florentinischen Meister Fra Angelico, auf seinen Darstellungen des Heilands Jesu Christi als Märtyrer. Engelhard war dem Erlöser auf diesen Porträts wie aus dem Gesicht geschnitten. Sie lächelte vergnügt und versank ein paar Sekunden in diesem goldenen, lange vergangenen Nachmittag nach dem Besuch der Kirche San Marco, in jenem verschwiegenen Schäferstündchen in der kleinen Pension unweit des Arno. Ein schier unglaublicher Zufall wollte es, dass Engelhard tatsächlich zum damaligen Zeitpunkt ebenfalls in Florenz gewesen war. Nach dem obligatorischen Besuch der Kirche Santa Croce hatte er hinauf zum San Miniato al Monte steigen wollen, hatte aber, da ihn die trostlose Armut der Italiener jenseits des Stadttores der Porta Romana erschütterte, er sah grobschlächtige, ledern beschürzte Metzger mit ihren Beilen gelbfettige Fleischstücke kleinhauen, die Menschen warfen ihren Unrat nachts aus den Fenstern auf die Via Romana, als sei man im tiefsten Mittelalter, eine Abkürzung durch die Boboli-Gärten gesucht und sich dort zur Rast auf einer steinernen Bank niedergelassen, war aus den Sandalen geschlüpft und hatte dann wohlig die Füße von sich gestreckt. Irgendwo im Verborgenen hatte sich ein Amateur auf einer Posaune geübt. Auf den Hügeln jenseits der Stadt ragten Zypressen jäh wie schwarze Flammen in den überblauen Himmel. Gegenüber diesseits des Kiesweges hatte ein hagerer, eine kleine, stählerne Brille tragender, asketisch wirkender Mann gesessen, dem die florentinische Ostersonne bereits einen kräftigen Nusston ins Antlitz gebrannt hatte und in einem aufgeschlagenen Buch gelesen, kein Italiener wohlgemerkt, sondern der Wahrscheinlichkeit nach Schwede oder Norweger. Beide hatten sich in Augenschein genommen, der Romancier, denn das war er wohl, und kein Skandinavier, sondern Schwabe, hatte mit interessierten Blicken den jungen Bärtigen vermessen, um dann zu entscheiden, ihn nicht anzusprechen, obwohl er so taxierte, darauf zu hoffen schien. Und beide waren wieder ihrer Wege gegangen. Engelhardt hinauf zur San Miniato al Monte und der schwäbische Schriftsteller in eine einfache Gaststube im Stadtteil San Nicolo, wo er sich in einer kühlen Ecke niederlassend ein Stück Landschinken und ein Viertel Liter blutroten Valpolicella bestellt, an einem mit dem etwas schmucklosen Titel Gertrud versehenden Manuskript weitergearbeitet und den jungen Mann alsbald wieder vergessen hatte. Engelhardt trank seinen Tee aus, besah sich in diesem Augenblick das dünne, kostbare chinesische Porzellan der Tasse in seiner Hand und die reiche, entgegenkommend lächelnde Frau dort auf dem Kanapee vor ihm, und er hörte das Wort Kabakon in seinem Kopf hauchen. Er setzte die Tasse vorsichtig auf das Tablett zurück und sagte, er würde die Insel unbesehen nehmen, 16.000 Mark zahle er in bar, für den Rest beleihe er, wenn es ihr belieben würde, seine eigene Produktion. Queen Emma dachte nicht lange nach. Hier kam ein zartes Jesulein zu ihr, das ohne zu handeln 16.000 Mark für ein wertloses Inselchen zahlen und dann noch, rasch grob gerechnet, sich 2 Jahre verpflichten wollte, seine gesamten Erträge ihr zu überschreiben und all dies für ein Stückchen Land, das sie einem Tolai-Häuptling für 2 alte Gewehre, 1 Kiste Beile, 2 Segel und 30 Schweine abgeschwatzt hatte. Sie streckte ihre Hand auf bezaubernde Weise aus, ohne aufzustehen, Engelhardt ergriff sie, und sie schlugen ein. Ein Vertragswerk wurde vorbereitet, Kopien hin und her geschickt zwischen der Villa Gunantambo und dem Hotel Fürst Bismarck, von Hoteldirektor Hellwig, der seine rot geäderte Nase und sein eines Ohr nur zu gerne in alles hineinsteckte, heimlich durchgelesen, von Engelhardt signiert und mit tintenblauen Daumenabdruck versehen. Es wurden Spaziergänge unternommen, 1 Gläser Jod, 3 Moskitonetze und 2 Stahlbeile gekauft, sowie veranlasst, dass ihm seine Bücherkisten nachgesandt wurden. Sonst nahm Engelhardt nichts mit hinüber aus dieser prosaischen Welt in die seine. Die Sonne schien, ach, wie sie schien. Die Überfahrt mit der Dampfbarkasse nach Miyoko verlief schnell und eindruckslos. Dort angekommen, wies ein mundfauler deutsch-russischer Agent namens Botkin mit dem Daumen in Richtung eines bereitstehenden, an den Strand hochgezogenen Segelkanus und eröffnete ihm, dies sei seines, bitte sehr, er besäße nun davon sogar 3. 2 Eingeborene kamen mit, man schwieg. Engelhardt streifte Sandalen und Strumpfsocken ab, nahm auf der Hinterbank Platz und mit einer einzigen Vorwärtsbewegung kreuzten sie nach Kabakon unter vollem Segel, das sich im Ostwind prächtig bauschte. Fliegende Fische begleiteten, silberne Parabeln springend das Kanu. Er kostete die salzige Meeresluft, wackelte mit den nackten großen Zehen hin und her und schwor sich lächelnd, die Sandalen alsbald nicht wieder anzuziehen. Nach einer guten halben Stunde erschienen am Horizont die grünen Umrisse seines Eilandes. Einer der Männer deutete mit dem Stumpf seines Armes hinüber, blickte über die Schulter und offerierte dabei lächelnd Einblick auf sein perfektes weißes Gebiss, auf 2 dicht geschlossene elfenbeinerne Zahnreihen. Eine eigene Insel zu besitzen, auf der in freier Natur die Kokosnuss wuchs und gedieh. Es war Engelhardt noch gar nicht vollständig ins Bewusstsein vorgedrungen, doch jetzt, da das kleine Boot vom offenen Ozean in das stillere, transparente Gewässer einer kleinen Bucht glitt, deren hellgezauberter Strand von majestätisch hochragenden Palmen umsäumt war, begann sein Herz auf und nieder zu flattern wie ein aufgeregter Sperling. Meine Güte, dachte er, dies war nun wirklich seins, dies alles. Er sprang vom Kanu ins Wasser, watete die restlichen Meter an den Strand und fiel auf die Knie in den Sand, so überwältigt war er. Und für die schwarzen Männer im Boot und die paar Eingeborenen, die sich mit einer gewissen phlegmatischen Neugier am Strand eingefunden hatten, einer von ihnen trug gar, als parodiere er sich und seine Rasse, einen Knochensplitter in der Unterlippe, sah es aus, als sei es ein frommer Gottesmann, der dort vor ihnen betete, während es uns Zivilisierte vielleicht an eine Darstellung der Landung des Konquistadoren Hernán Cortés am jungfräulichen Strande von San Juan de Ulúa erinnert, allerdings gemalt, falls dies denn möglich wäre, abwechselnd von El Greco und Gauguin, die mit expressivem, schartigem Pinselstrich dem knienden Eroberer Engelhard abermals die asketischen Züge Jesu Christi verleihen. So sah die Besitznahme der Insel Cabacón durch unseren Freund ganz unterschiedlich aus, je nachdem, von welcher Warte aus man das Szenario betrachtete und wer man tatsächlich war. Diese Splitterung der Realität in verschiedene Teile war indes eines der Hauptmerkmale jener Zeit, in der Engelhards Geschichte spielt. Die Moderne war nämlich angebrochen, die Dichter schrieben plötzlich atomisierte Zeilen, grelle, für ungeschulte Ohren lediglich atonal klingende Musik wurde vor kopfschüttelndem Publikum uraufgeführt, auf Tonträger gepresst und reproduziert, von der Erfindung des Kinematographen ganz zu schweigen, der unsere Wirklichkeit exakt so dinglich machen konnte, wie sie geschah, zeitlich kongruent, als sei es möglich, ein Stück aus der Gegenwart herauszuschneiden und sie für alle Ewigkeiten als bewegtes Bild zwischen den Perforationen eines Zelluloidstreifens zu konservieren. Alles dies aber berührte Engelhard nicht, da er gerade auf dem Weg war, sich nicht nur der allerorten beginnenden Moderne zu entziehen, sondern insgesamt dem, was wir Nicht-Gnostiker als Fortschritt bezeichnen, als, nun ja, die Zivilisation. Engelhard tat einen entscheidenden Schritt nach vorne auf den Strand. In Wirklichkeit war es ein Schritt zurück in die exquisiteste Barbarei. Die erste Hütte wurde nach Art der Eingeborenen errichtet. Nun erschien erstmals auch Makeli, ein vielleicht 13-jähriger Junge, der schüchtern, aber dickköpfig gegen Nachmittag durch die Mangroven gestapft kam, Engelhards hellsandige Bühne betrat und dann nicht mehr von seiner Seite weichen wollte. Sechs Männer kamen und zeigten ihm, wie man Palmblätter miteinander verwob, um daraus ein Dach und Wände zu flechten. Sie schenkten ihm Früchte und er stillte seinen Durst, man gab ihm ein Lendentuch, er zog sich nackend aus, sie hüllten seinen Unterleib damit ein und verknoteten die Enden unterhalb seines Bauchnabels, die Sonne stach mit erbarmungsloser Vehemenz vom Himmel, bald waren seine Schultern rot verbrannt. Makeli wählte den Ort, an dem die Hütte stehen sollte, geschickt aus. Man schlug eine Schneise vom Strand in den Busch, rammte einige Eckpfosten in den freigelegten morastigen Boden, den man vorher ein paar Stunden durch Entfernung des Oberholzes an der Sonne ausgedörrt hatte, und begann nun, die derweil entstandenen Palmwedelmatten miteinander zu verweben. Engelhard, dessen Schüchternheit, die ihn in unserer Welt so lebensuntauglich erscheinen ließ, im Kreise der Wilden aber wie von einer frischen, launigen Brise weggepustet schien, beteiligte sich eifrig am gemeinsamen Flechtwerk. Ab und zu lief er hinab zum Ufer und schöpfte sich beidhändig kühlendes Meerwasser auf die brennenden Schultern. Dann liefen kleine Kinder mit, die nackend und kreischend und feixend sich vor ihm in die Fluten warfen, und Engelhard lachte mit ihnen. In der ersten Nacht lag er auf dem Sandboden, den er sich selbst in seine Hütte, auf den morastigen, immer noch leicht feuchten Lehmboden hineingeschaufelt hatte, und befand nach einigen unangenehmen Körperdrehungen und Wälzungen, dass er fortan lieber erhöht auf einem Bettgestell oder einer Bastpritsche schlafen wolle. Der Sand war zwar weich, rieselte ihm aber, machte er es sich in der fötalen Seitenlage bequem, ins Ohr hinein. Lag er hingegen auf dem Rücken, so war ihm, als werde sein Hinterkopf und das darunter befindliche lange Haar aufs Ärgerlichste vom Sand gekratzt. Das Haargummi hatte sich durch Feuchtigkeit und Hitze in zerbröckelnde Bestandteile aufgelöst. Und kaum hatte er sich beruhigt, nun könne eben heute Nacht nichts mehr geschehen, was ihm den Schlaf erträglicher mache, und morgen früh werde man schon sehen, wie ein Bett zu zimmern sei. Über diese ihm buddhistisch erscheinende eigene Indifferenz dem Unbehagen gegenüber war er fast zufrieden lächelnd eingeschlummert, wurde er hunderter Moskitos gewahr, die es sich auserkoren hatten, seine Haut mit dutzenden, äußerst schmerzhaften Stichen zu malträtieren. Hilflos und kümmerlich schlug er im Dunkeln eine ganze Weile nach ihnen und zündete dann eine Kokosfasermatte an, deren starke Rauchentwicklung zwar erfolgreich die Mücken aus seiner Hütte vertrieb, ihn aber so ungezügelt husten ließ und ihm gleichzeitig erstickende Tränen in die brennenden Augen trieb, dass er sein Gesicht in einer Sandkuhle vergrub und wütend die Stunden abwartete, bis endlich das erste Sonnenlicht durch die Löcher in den fransigen Bastwänden drang. Am nächsten Spätnachmittag entsann er sich der aus Herberts Höhe mitgebrachten Moskitonetze, packte eines aus der Kartonage, entfaltete es und hängte es mit großer Umsicht an die Wände und Decke seiner Basthütte. Einen kleinen Riss, der dabei entstand, flickte er mit 2, 3 geschickten Vernähungen. Dann legte er sich probeweise darunter und lächelte über seine Unbeugsamkeit. Ein anderer hätte wohl überlegt, wieder abzureisen. Er fürchtete sich in höchstem Maße vor dem Fieber und hoffte inständig, er sei gestern Nacht nicht von einem infizierten Insekt gestochen worden. Andererseits sei dies eben der Preis, den man hier zu zahlen habe. Im Fränkischen gäbe es wenige Krankheiten, deren Verlauf so entsetzliche Auswirkungen zeitigte. Dafür müsse man aber dort unter einer Durchseuchung des Geistes leiden, einer inneren unheilbaren Morschheit, deren zersetzende Kraft sich wie ein Krebsgeschwür durch die Seele zu fressen vermochte. Nun kommt man nicht umhin zu sagen, dass die Bewohner von Kabakon gar nichts von dem Umstand wussten, dass die kleine Insel, auf der sie seit Menschengedenken lebten, auf einmal nicht mehr ihnen gehörte, sondern dem jungen White Man, den sie auf Geheiß des Agenten Botkin freundlich aufgenommen, ihm eine Hütte gebaut und ihm Früchte gebracht hatten. Und anfangs war es beileibe nicht Engelhards Absicht, sich zu gebärden wie ein besonders gestrenger Inselkönig. Doch als er eines Spätnachmittags von einem Erkundungsgang rund um die beiden bewaldeten Hügel zurück zu seiner Hütte spazierte, erwartete ihn folgende Szenerie. Dort, auf einer Lichtung, hatte ein Bub ein pechschwarzes Ferkel eingefangen, das am Schwanz herbeigezerrt wurde. Ein junger Mann trat hinzu, hob seine schwere Holzkeule und ließ sie krachend auf den Kopf des Borstentiers niedersausen, das sofort mit einem erbärmlichen Quieken tot zusammenbrach. Nun fielen 3, 4 schwarze Frauen über das Schwein her, öffneten mit einer scharfen Scherbe dessen Leib, warfen die Eingeweide zur Seite und kratzten das Innere kundig aus. Engelhard, der sich einerseits als Herr über das Eiland und somit auch über das Tun und Lassen seiner Einwohner wähnte, andererseits aber auch die Sitten der Eingeborenen dulden wollte, trat beherzt dazwischen, entwand der Frau, die das Schnittwerkzeug führte, die spitze Scherbe und warf diese in hohem Bogen in den Busch. Dabei rutschte er auf einem Stück Darm aus und fiel bäuchlings in die sandige Blutlache. Dies war nebenbei bemerkt seine Rettung. Denn anstatt den schmächtigen White Man das gleiche Schicksal wie das Schwein ereilen zu lassen, der Bursche mit der Keule war bereits einen Schritt vorgetreten, begannen alle auf der Lichtung aus vollstem Halse über Engelhards Kapriole zu lachen. Dieser stand auf, über und über mit Blut besudelt, sich den dunkelroten Sand aus den Augen reibend, und der Eingeborene mit der Keule ließ diese sinken, nahm lachend Engelhards Hand in die seine, klopfte dem Deutschen kameradschaftlich auf die Schulter, und fortan war klar, dass die Tierschlachtungen auf der anderen Seite der kleinen Insel vorgenommen würden. Engelhard sei, so erzählten sich die Eingeborenen untereinander, ein größerer White Man, als man gedacht habe. Mut habe er bewiesen, dazwischen zu gehen, auch wenn sie nicht recht verstanden, warum er nicht wolle, dass man Schweine töte und ausnahm. Engelhard, so war man sich untereinander nun einig, besitze den Zauber Mana, und er dürfe auf Kabakon bleiben, solange er es für richtig hielt. Am nächsten Morgen standen an die 40 Männer vor Engelhards Hütte und gaben ihn in einem Kauderwelsch aus Kuanua, unser Deutsch und Pidgin zu verstehen, dass sie gedachten, für den Deutschen zu arbeiten. Man wolle bei ihm in Lohn und Brot stehen und die Kokosnüsse von den Bäumen sammeln und verarbeiten. Engelhard stellte sich auf ein Stück Treibholz und trug in einer pantomimischen Ansprache vor, dass er um Himmels Willen kein Missionar sei, sich auf ihren Fleiß freue, dass er pünktlich bezahlen werde, dass die Kokosnuss und die Palme heilig seien und dass er gedenke, sich nur von ihr zu ernähren. Deshalb dulde er in seiner Nähe kein Fleisch und verlange auch von seinen Arbeitern, hier hielt er kurz inne, ging er vielleicht zu weit, zumindest während der Arbeit auf seiner Plantage kein Schweinefleisch und keine Hühner zu essen. Die Männer nickten verständnisvoll, zumal der Genuss dieser Tiere den alljährlich stattfindenden Festen vorbehalten war und man tagsüber ohnehin nur Jamswurzel kaute, allenfalls einige Kokosnüsse trank, wie Engelhardt selbst. Ob etwa Eier erlaubt seien, wollte einer der Männer wissen, und ein anderer fragte nach, wie es mit dem Rauchen stehe. Und dürfe man denn vielleicht Schnaps trinken? Engelhardt gab bereitwillig Antwort, und es schien ihm, als verstünden seine neuen Arbeiter die ganze Sache als amüsantes Spiel. Vom Baumstamm herunterspringend sagte er, es sei jetzt genug der Fragen, und seine Insulaner schienen augenblicklich die Autorität zu akzeptieren, mit denen er ihnen das ab jetzt für sie geltende kabakonsche Regularium nahebrachte. Mit einem Schlag schien Engelhardt seine Furcht besiegt zu haben, die Furcht vor dem Ungewissen, seine Angst davor, nicht genug Geld oder Nahrung zu haben, davor, was seine Mitmenschen von ihm dachten, die Angst, er würde lächerlich scheinen, Angst vor der Einsamkeit, Angst davor, ungeliebt zu sein oder das Falsche zu tun. All dies war von ihm abgefallen wie die Kleidung, die er nicht mehr trug oder nicht mehr zu tragen vermochte, da die Hosen und Hemden, selbst den Wickelrock nahm er nun auf seinen Strandspaziergängen ab, zögerlich zuerst, dann mit immer größerer Selbstverständlichkeit, ihm als Symbole einer überholten, lange müde gewordenen Außenwelt erschienen. Er lebte in einer makellosen Splendid Isolation. Keiner nahm von seiner Nacktheit auch nur die geringste Notiz. Seit dem Zwischenfall mit dem Ferkel respektierte man ihn, entbot ihm einen freundlichen Morgengruß, wenn man ihn im Wald traf, und behandelte ihn wie einen der ihren. Er trug tatsächlich den Zauber Mana in seiner jungen Brust. Gemeinsam mit dem jungen Makeli streifte er nackt über die Insel, nur einen Sack über der Schulter, und der eingeborene Junge zeigte Engelhardt die Stellen, die für ihn tabu waren, meist Bestattungsorte der Ahnen oder bestimmte Lichtungen. Sie rüttelten an den borstigen Palmenstämmen, bis genug Früchte herabgefallen waren. Man brauchte sich nur zu bücken, um die Kostbarkeiten aufzulesen. Makeli zeigte ihm, wie man sich mittels eines Kokostaues, das um den Leib geschlungen wurde, den Stamm bis an die Krone hinaufhebeln konnte, um dort, ein Messer in den geschickten Händen, an all die köstlichen Nüsse zu kommen, die sich nicht durch Abrütteln allein zu Fall bringen ließen. Nach Einbruch der Dunkelheit setzte er sich mit Makeli auf den Sandboden seiner Hütte und las dem Jungen im Lichte einer tranigen Kokosölfunzel aus einem Buch vor, und obwohl dieser zuerst fast nichts verstand, lauschte er doch aufmerksam dem fremden Klang der Worte, die aus den sachte geblätterten Seiten des Buchs, durch Engelhardt sich dazu bewegende Lippen, Gestalt annahmen. Es war eine deutsche Übersetzung von Dickens großen Erwartungen, und allmählich schien sich der junge Insulaner an die fremde Sprache zu gewöhnen und jene allabendlichen Vorlesestunden regelrecht herbeizusehnen. Makeli hatte zwar schon oft einem aus einer deutschen Bibel lesenden Prediger gelauscht, doch dies war etwas ganz anderes, denn Engelhardts Laute waren wohlklingender, freundlicher und süßer, das eine oder andere Wort schnappte er auf. Am allerliebsten schienen ihm die Beschreibungen des Hauses der verschrobenen Jungfer Miss Havisham, die in ihrem Spinnweb behangenen Schlafzimmer selbst wie eine uralte, misanthropische Spinne saß und missmutig dreinschauend Besuche empfing. Der Junge versuchte zu verstehen, manche Worte auf unser Deutsch wiederholend, andere sich selbst ins Pidgin übersetzend, bildeten sie schon nach einigen Wochen des Zuhörens knappe deutsche Sätze auf seinen Lippen. Doch dies war Spiel und Zeitvertreib. Die Eingeborenen arbeiteten ihrerseits überaus tüchtig. Die Nüsse wurden mit großen Fangkörben eingesammelt, in Scheiben geschnitten und auf gezimmerten Gerüsten durch ein Regendach aus Palmblättern geschützt, an der Sonne getrocknet, dann in einer prähistorisch anmutenden Mühle, die aus wenig mehr als grob behauenen Felsblöcken bestand, zu Öl gepresst, das wiederum in Holzfässer gefüllt und mit der Engelhardtschen Segelkanuflotte nach Herberts Höhe verbracht wurde. Dort wurde es durch Filtern und Erhitzen verfeinert und in Flaschen abgefüllt, die sich Engelhardt von der allgegenwärtigen Forsyth & Company geliehen hatte. Ab und an ankerte draußen, vor dem weiß bebrandeten Bogen des Riffs, ein Frachtschiff und nahm die unverarbeitete Kopra an Bord. Seine Arbeiter bezahlte Engelhardt wie versprochen pünktlich. Anfangs verlangten sie, dass er ihren Lohn in Muschelgeld oder Tabak ausbezahle. Später, als sie erfuhren, was man sich in Herberts Höhe alles anschaffen konnte, musste es die Mark sein. Um kein deutsches Geld auf seinem Eiland verstecken zu müssen, stellte er ihnen einfache Schuldscheine aus, die er signierte und ihnen zur Einlösung in der Hauptstadt anempfahl. Und alle zwei Monate fuhr er im Wickelrock selbst hinüber und bezahlte, unter den missbilligenden Blicken der weiß gekleideten Pflanzer und ihrer Gattinnen, die Schulden seiner Arbeiter. Kapitel 4. Wann tauchte unser Freund eigentlich das erste Mal an die Oberfläche der Weltenwahrnehmung?

ginge es leider nicht. Zu lang der menschenfeindliche Winter, zu eng die Stirnen der Philister, zu laut die Maschinen der Fabriken. Engelhardt steigt von der Bank auf den Tisch und wieder herab, sein Credo hinausrufend, dass lediglich die Länder unter ewiger Sonne überleben werden und dort nur diejenigen Menschen, die die heilsamen und segensreichen Strahlen des Zentralgestirns vom Bekleidungsstoff ungehindert über Haut und Haupt streicheln lassen. Einen guten Anfang hätten die Brüder und Schwestern gemacht, aber sie müssten doch bitte ihren Hof verkaufen und ihm nachfolgen, aus dem Bayernland, wie Weiland Moses aus Ägypten, und Schiffspassagen buchen zum Äquator hin. Ob's denn Mexiko oder gar Afrika sein soll, will Nagel wissen, während das Bauernpaar sich andächtig lauschend weitere Brote schmiert. Engelhardt ist, bemerkt Nagel, besessen von seinen Ideen. Sie sind wie ein kleiner, mit spitzer Zahnreihe reißender Dämon, der von ihm Besitz ergriffen hat. Er fragt sich kurz, ob Engelhardt wohl noch ganz bei Trost ist. Mexiko? Nein, nein, die Südsee muss es sein. Nur dort wird ein Anfang gemacht werden. Hoch in den weißblauen Himmel stechend schnellt der Zeigefinger, hinab auf den Holztisch hämmert Engelhardts schmales Fäustchen. Obwohl das Blenden des Fumato seiner Ideenwelt mit großem demagogischen Können aufgetragen wird, bleibt, so scheint es, wenig hängen beim braven Bauernpaar. Zu wild winden sich die Serpentinen der Engelhardtschen Fantasie. Später dann, des Nachts im Heuschober, in dem es nach dem Staub des langen Sommers duftet, liegen Nagel und Engelhardt nebeneinander, im Flüsterton diskutierend, Pläne schmiedend und wieder verwerfend, und Nagel merkt, wie sehr er den Nürnberger schätzt und um wie viel radikaler als seine eigenen doch dessen Gedanken in die Welt hineindrängen. Eine Katze mault droben in der Dunkelheit des Gebälks. Nagel überlegt ernsthaft, seinem Freund in die Kolonien nachzufolgen. Dafür spräche, dass der jahrelang ertragene Spott, der täglich über ihm ausgegossen wird, ihm langsam das Gemüt zu zerdrücken droht. Er zu zweifeln begonnen hat an der Richtigkeit seines Handelns und Engelhardt ihm mitsamt seiner Besessenheit wie ein Führer erscheint, der Kraft seines Leuchtens ihn, Nagel, aus der düsteren Wüstenei Deutschlands in ein lichtes, sittliches, reines Land zu leiten verstünde, nicht nur metaphorisch, sondern in realitas, aber andererseits, und Nagels Anima erblickt schon die Pforten des Schlummerlandes, ist er auch schlicht und einfach zu faul, sich einmal rund um den Erdenball zu begeben, um am anderen Ende der Welt ein neues Deutschland zu erschaffen. Nein, er wird, sinniert er, kurz bevor das Schattenreich ihn empfängt, fortan seinen Namen kleinschreiben, überhaupt auf Groß- und Kleinschreibung verzichten, alles immer kleinschreiben. So, Gustav Nagel, das soll seine Revolution sein, dann kommt der Schlaf. August Engelhardt wird nun weit im Norden wiedergesehen, berlinwärts reisend. Er hat sich von Gustav Nagel in inniger Verbundenheit am Münchner Hauptbahnhof getrennt. Beide haben jeweils die Unterarme des Gegenübers ergriffen. Nagel rät ihm noch, die Reise nach Preußen doch aus ideologischen Gründen per Pedes zu unternehmen. Doch Engelhardt erwidert, er müsse Zeit sparen, da er in der Südsee noch so viel vorhabe, und sollte sein Freund es sich doch noch anders überlegen, er ihm immer und aufs Allerherzigste willkommen sei. Engelhardt, der nun das Kaiserreich mit Schnellzügen durchmisst, überlegt es sich kurz vor Berlin ebenfalls anders, umfährt links jenen gigantischen, monströsen Ameisenhügel und besteigt eine Bahn nach Danzig, auf Holzbänken schlafend, geduldig Verbindungen abwartend, abermals umsteigend, immer wieder, erreicht dann Königsberg, Tilsit, fährt nun wieder nordwestlich Richtung Klein-Litauen. Dort vom Zug im ostpreußischen Memel ausgespuckt, Stab und Beutel geschultert, spaziert er, das trübe backsteinerne Städtchen verlassend, durch vom Nordwind durchpustete Birkenhaine, kauft Johannisbeeren und Pilze von einem sich bekreuzenden russischen Mütterlein, das ihn in seinem Büßergewand für einen der Orthodoxie abtrünnigen Molokanen hält, nimmt die schlanke, milchig-weiße Holzkirche, die drüben den Anfang des Haffs markiert, in Augenschein, marschiert südlicherweise auf die Näherung, weiter wandernd sich fragend, ob vielleicht hier des deutschen Seele herstamme, hier von jenem unendlich melancholischen 100 Kilometer langen, sonnenbeschienenen Dünenstrand, an dem er sich, etwas scheu zuerst, dann zunehmend selbstsicher auszieht, sein Gewand und seine Sandalen in eine Sandmulde legt, es ist nun früher Abend, und sich und seine Nacktheit vor einem in einiger Entfernung schlendernden, in feines weißes Tuch gekleideten Sommerfrischlerpaar verbergend, er, Redakteur des Simplicissimus, leicht ironischer Zug am Munde und am Schnauzbart gestikulierend, sie, freigeistige, ihm nickend zustimmende Mathematikerstochter in selbstentworfenem Kleid, nun bis lange nach Verschwinden des Paares und dem Herabsinken der Dunkelheit hinaus aufs Baltische Meer starrt, den Plan, für immer und alle Zeiten in die deutschen Überseegebiete im stillen Ozean zu reisen, langsam in sich reifen lassend wie ein Kindlein, das aus farbigen Holzklötzchen ein immenses Schloss zu bauen sich angeschickt hat. Niemals zurückzukehren, nimmermehr. Eine traurige litauische Melodie verweht noch über der Nährung, unnahbar wie die am Firmament blass blinkenden Sterne und doch unermesslich vertraut, lieblich und heimelig. Wuchsen einst fünf junge Mädchen schlank und schön am Memelstrand? Sing, sing, was geschah? Keines den Brautkranz wand, keines den Brautkranz wand. Des Morgens kommen drei Polizisten mit Säbeln und zementieren Engelhards Entschluss. In Memel hat noch am Abend der Redakteur, der den Nudisten am Strand sehr wohl gesehen, Anzeige erstattet. Da liege ein langhaariger Vagabund in den Nährungen herum, splitterfasernackt, kaum 3 Kilometer südwärts den Dünenstrand hinunter. Der Redakteur habe seine Verlobte geschickt in einiger Entfernung um den Delinquenten herum manövriert, sie im entscheidenden Moment abgelenkt, indem er ihr eine Schar Zugvögel oder dergleichen am Horizont gezeigt habe. Und es wäre doch ein Ding der Unmöglichkeit, man müsse ihn festnehmen, nein, betrunken sei er nicht erschienen. Engelhard erwacht, lugt aus der windgeschützten Kuhle, die er sich am Abend noch gegraben, und sieht 3 Stiefelpaare vor sich stehen, in denen Uniformhosen stecken, leicht fröstelt in ihm noch die Sommernacht, man wirft eine zerlumpte Decke hin und befiehlt in barschestem, litauisch gefärbtem Kommandeurston, ihnen nach Memel zu folgen. Der Lorbas sei unter Arrest gestellt, Erregung öffentlichen Ärgernisses sei noch das Geringste, weswegen man ihn anzuklagen gedenke. Einer der Gendarmen, er ist nicht der hellste, stellt Engelhard, kaum hat sich dieser berappelt, die kratzende Armeedecke umgewickelt und ist aufgestanden, ein bestiefeltes Bein, so dass er stolpert und erneut nach vorne in den Sand fällt. Boshaftes Gelächter. Im Grunde sind alle 3 nicht die hellsten. Als er so vor ihnen am Boden liegt, steigt ihnen eine animalische Lust an der Unterdrückung zu Kopfe, denn es sind beflissentliche deutsche Untertanen. Sie beginnen ihn zu treten und mit Fäusten zu bearbeiten, der Anführer schlägt ihn mit dem Säbelknauf auf den Rücken, da Engelhard sich zu einem Knäuel zusammengerollt hat, um den Schlägen zu entgehen. Er flüchtet sich in eine weiß schäumende, surrende Ohnmacht. Nachdem sie ihn ins säubernde Meer getaucht haben, da ihnen mit einem Mal bewusst wird, dass sie Unrechtes begehen und Engelhard sich nicht mehr rührt, kämmen sie ihm die zerzausten Haare, wischen das immer noch austretende Blut von Mund- und Nasenlöchern, ziehen ihm Kittel und Sandalen an, die sie unweit der Sandkuhle entdecken, und verbringen ihn, halb wird er getragen, halb läuft er selbst, auf die Wache nach Memel, wo er, der Landstreicherei und der Unsittlichkeit angeklagt, eine durchaus qualvoll zu nennende Nacht auf einer harten Holzbank verbringt, mit einem Auge stundenlang die hintersten Deckenwinkel der Arrestzelle vermessend, das andere Auge ist zugeschwollen. Der Redakteur und seine Braut sind noch tagsüber Richtung München abgereist, der Vorfall ist schon fast vergessen, man sitzt sich im Speisewagen des angrenzenden Waggon-Lit gegenüber, die eisenbahnbedingten Flecken einer in leichtem Übermut bestellten ganzen Flasche Trollinger färben das Tischtuch violett, die Konversation verläuft nicht eben fließend, sei es aus Müdigkeit oder gar aus bereits jetzt antizipierter, nach Jahren der Ehe einsetzender Langeweile. Der Blick des Redakteurs fällt leicht unenthusiasmiert nach links, durch die sich verdunkelnde, von Minute zu Minute spiegelähnlicher werdende Zugscheibe hinaus, auf die verblassende ostpreußische Ebene, und er wird plötzlich der fast knabenhaft schmalen Schultern des gestern am Strande liegenden nackten jungen Mannes gewahr, und er erkennt in diesem Augenblick den eigentlichen Grund, weswegen er Anzeige erstattet hat. Und dass sein gesamtes zukünftiges Leben von einer schmerzhaften Selbstlüge überlagert sein wird, sein muss, deren Gewaltigkeit alles verfärben wird, bis zu seinem Todestag. Die noch ungeborenen Kinder, die Arbeit, denn in ihm reifen mehrere Romane, das jetzt noch amüsierte Verhältnis zum Ideal seiner eigenen Bürgerlichkeit, und die nun schon einsetzende Abscheu vor den auf dem Speisewagentisch gefalteten, in eleganter Ruhe liegenden Händen seiner geduldig lächelnden Verlobten, die ihrerseits in jahrzehntelanger Ahnungslosigkeit verharren wird, obgleich natürlich ihr eigener Hang, sich mit einer gewissen Unweiblichkeit zu geben und zu kleiden, der jungen Frau vielleicht jetzt schon, am Anbeginn ihrer Beziehung einen Anhaltspunkt vis-à-vis den tatsächlichen Neigungen ihres Anversprochenen hätte geben können. August Engelhardt kommt am Nachmittag des nächsten Tages frei. Eine Abordnung von Bürgerrechtlern hat den weiten Weg aus Danzig nicht gescheut. Unter ihnen befindet sich ein am Leipziger Reichsgericht zugelassener Advokat, der, sich zur Arrestzelle Zugang verschaffend, lediglich einen kurzen Blick auf Engelhardt und seine Blessuren wirft und sofort den Memeler Schutzmännern eine mit erboster Donnerstimme vorgetragene Philippika um die Ohren dröhnt. Sie könnten froh sein, wenn sie sich am Abend noch im Amt befänden und nicht schon in Ketten, entehrt und ihren Uniformen für immer entsagt, unterwegs in ein Verlies des speziellen Polizeipurgatoriums, wo auch immer sich dieses befinden möge. Die vollends überforderten Gendarmen flattern aufgeregt durch die Amtsstube, verschiedenfarbige Papiere und Durchschläge wehen umher. Jener Konstabler, der Engelhardt am Strand zuerst das Bein gestellt, salutiert gar dem Advokaten untertänigst, als sei der seine Majestät, der Kaiser persönlich. Sie beeilen sich, Engelhardt sofort freizugeben, fast tragen ihn dann die Bürgerrechtler auf Händen aus der Memeler Wache, Vivat rufend, Freiheit und nieder mit der Gewalt. Eine Ansammlung Bürger findet sich auf dem Marktplatz zusammen, 50, 60 sind es wohl, deren Zahl um einiges größer aussieht, als sie in Wirklichkeit ist, und während der Bericht von der Misshandlung des Einsiedlers von Ohr zu Ohr weitergegeben und mit jedem neuen Erzählen minimal verändert wird, so dass schlussendlich die Nachricht geht, ein auf der Durchreise befindlicher katholischer Pfarrer aus Avignon sei in örtlicher Polizeigewalt gefoltert worden und dass der inzwischen herbeigeeilte Bürgermeister bereits tatsächlich in Tilsit um Ablösung und Ersatz für die inzwischen untragbar gewordene Memeler Gendarmerie ersucht habe. Engelhardt ist in ein erster Klasseabteil der preußischen Staatsbahn manövriert worden. Dort hat man ihn auf kühlende Laken gebettet, zwei Daunenkissen unter den Kopf geschoben und, nachdem er mit angewiderter Geste die frische Kuhmilch verweigert, die ihm der mitreisende Arzt fürsorglich gereicht, ihm einen Schoppen naturtrüben Apfelsaft zu trinken gegeben, während eine einnehmende und auf ihre Art durchaus auch anmutige friesische Bürgerrechtlerin, im sich über ihren gewaltigen Busen wölbenden gestärkten Kittel, ihm den erschlafften Handrücken tätschelt. Sie riecht, so dünkt es Engelhardt, leicht säuerlich, vielleicht ist es aber auch nur das verschmähte, ruckelnde Glas Milch drüben in der Ecke des Abteils, in dessen konvexer Opazität sich gar nichts spiegelt. Ich glaube nicht, dass er jemals einen Menschen wirklich geliebt hat. Berlin ächzt unter einem nun schon Wochen andauernden Hochdruckgebiet, das sich vom türkischen Reich kommend durch Zentraleuropa hochschiebend dergestalt knebelnd über die Stadt gelegt hat, dass eine gegen das Hitzediktat meuternde Bevölkerung Eiswagen kapert, man nasse Handtücher auf dem Kopf trägt und Löschfahrzeuge zum zoologischen Garten abkommandiert werden, um dort die vor Hitze und Durst heulenden Tiere mit Schläuchen zu beduschen. Als Engelhardts Danziger Zug jedoch im schlesischen Bahnhof einfährt, ist es, als stecke man eine Nadel in einen Luftballon. Binnen Minuten platzt die Hitzeblase, türmende Wolken ziehen herauf, stapeln sich über der Stadt, augenblicklich gießt und schüttet es in ungeahnten, schier unmöglichen Fluten. Wasserströme purzeln in Kaskaden herab, der Regen ist stellenweise so undurchdringlich, dass er wie eine aquatische, feste Wand die Häuserfronten an den Straßenecken miteinander vereint. Ein Regenschirm aus leichtem Musselin nutzt da herzlich wenig. Man hüllt sich in schwarz gummierte Regencapes, deren für die Lackierung benötigtes Kautschuk samt und sonders aus den bestialischen Sklavenpflanzungen Belgisch-Kongos importiert wird, und schreitet schräg stolzierenden Krähen gleich gegen den prasselnden Regen, der bald von seitwärts weht, bald von oben schüttet, bald von hinten anschiebt. Die Stadt ist eine einzige Baustelle, mannstiefe Löcher verhindern das geordnete Vorwärtskommen, nun laufen diese auch noch mit Brackwasser voll. Sibirische Händler bieten ihren durchnässten Tand auf dem Alexanderplatz an, dort gibt es auch eine äußerst preiswerte, meist aus Abfällen und schimmligem Mehl bestehende Bratwurst, die im Regen sofort zerfällt. Die elektrische schiebt sich ächzend und funkenschlagend an anständigen Bürgern vorbei, die aufs Trittbrett springend den allerheftigsten Schauern zu entkommen suchen, himmelwärts reckende, triefende, eiserne Kräne aller Orten, so empfängt ihn Berlin. Jene in den märkischen Sand eingerammte, Reichshauptstadt spielende Provinzmetropole. Nachdem er erfahren hat, dass Silvio Gesell, den er hier in Berlin um Rat zur Gründung einer geldfreien vegetarischen Gemeinschaft angehen wollte, inzwischen nach Argentinien ausgewandert ist, entkommt Engelhardt der kleinen Schar seiner Befreier im Gewusel des schlesischen Bahnhofs, springt in einen Pferdeomnibus und entledigt sich der Verbände, die ihm das halbe Augenlicht genommen. Er kann wieder sehen, sehr gut sogar, trotz des Regens. Und sein Entschluss steht fest. Dieser vergifteten, vulgären, grausamen, vergnügungssüchtigen, von innen heraus verfaulenden Gesellschaft, die lediglich damit beschäftigt ist, nutzlose Dinge anzuhäufen, Tiere zu schlachten und des Menschen Seele zu zerstören, Adieu zu sagen für immer, das wird er tun. Ein paar Haltestellen weiter am Alexanderplatz lehnt ein durchnässter Berliner an einer Hauswand und isst, mesmerisiert kauend, eine jener labbrigen Bratwürste. Das gesamte Elend seines Volkes steht ihm ins Gesicht geschrieben. Die überfettete, gleichgültige Trostlosigkeit, das graue Lamentat seiner borstig geschnittenen Haare, die öligen Wurstsprenkel zwischen den groben Fingern. Eines Tages wird man ihn so malen, den Deutschen. Engelhardt, ebenso hypnotisiert, fixiert ihn, während der Omnibus durch die Wasserwand vorbeirattert. Für eine Sekunde ist es, als ob ein glühend heller Strahl die beiden verbindet. Erleuchteter und untertan. Kapitel 5. Da wir uns nun bemüht haben, von der Vergangenheit unseres armen Freundes zu erzählen, werden wir im Folgenden also, einem ausdauernden und stolzen Seevogel gleich, dem das Überfliegen der Zeitzonen unseres Erdenballs vollends konsequenzlos erscheint, ja, diese weder wahrnimmt noch darüber reflektiert, einige Jährchen überspringen und August Engelhardt dort wieder aufsuchen, wo wir ihn vor einigen Seiten verlassen haben. Splitternackt am Strande spazierend, an seinem eigenen Strand wohlgemerkt, sich hier und da bückend, ein besonders reizvolles Muschelexemplar auflesend und es in einen Sammelkorb aus Bast gleiten lassend, den er zu diesem Zweck über die Schulter geworfen hat. Das Zeitgesetz des Deutschen Reiches, vor einem guten Jahrzehnt in Berlin verabschiedet und sinnigerweise am 1. April, kurz vor Jahrhundertwechsel, in Kraft getreten, sorgte dafür, dass im ganzen Mutterland eine einheitliche Zeit von den Uhren der deutschen Untertanen seiner kaiserlichen Majestät abzulesen war. In den Kolonien indes zählte man die Zeit der jeweiligen Weltzone, während auf dem Eiland Kabakon gewissermaßen eine Zeit außerhalb der Zeit herrschte. Engelhardts Uhr nämlich, die er sich auf ein ihm als Nachttisch dienendes Stück Treibholz gestellt und mit schöner Regelmäßigkeit mittels eines kleinen Schlüssels aufgezogen hatte, war durch die Einwirkung eines einzigen Sandkornes in zeitlichen Verzug geraten. Das Körnchen hatte es sich im Inneren der Uhr zwischen Feder und einem der 100 surrenden Rädchen gemütlich gemacht und bewirkte nun, da es aus hartem, zermahlenem Korallenskelett bestand, eine minimale Verlangsamung im Voranschreiten der Kabakonschen Zeit. Gewiss, Engelhardt bemerkte diesen Umstand nicht sogleich, auch nicht nach einigen Tagen. Im Grunde mussten erst ein paar Jahre auf Kabakon vergehen, bis sich das Wirken des Sandkornes bemerkbar machte. Die Retardierung war dergestalt, dass die Uhr nicht einmal eine Sekunde am Tag verlor, dennoch nagte und bohrte etwas an Engelhardt, der sich von einer korrekten Zeitangabe so etwas wie einen sicheren Halt im Raume versprach. Er wähnte sich im ätherischen, kosmischen Präsens, müsste er dies aber verlassen, so hieße das für ihn, aus der Zeit zu treten, sprich, wahnsinnig zu werden. Dass in der fernen Schweiz ein anderer junger Vegetarier bei einem Patentamt beschäftigt, just in diesem Moment den theoretischen Unterbau für seine Dissertation zusammentrug, deren Inhalt wenige Jahre später nicht nur das gesamte bisherige Wissen der Menschheit auf den Kopf stellen würde, sondern gewissermaßen die Warte, von der man aus die Welt und dieses Wissen wahrnahm, auch die Zeit, war Engelhardt gleichsam unbekannt. Als er so darüber nachdachte, ob seine Uhr nicht etwas langsamer lief, es schien ihm nur so, da er ja keine Vergleiche zur echten, wirklichen Zeit anstellen konnte, die Pendeluhr in der Residenz des Gouverneurs drüben in Herbertshöhe, die man als Maßzeit für das Schutzgebiet ansehen konnte, war durch die Unachtsamkeit des Hauspersonals stehen geblieben, während sich Hahl in Singapur auszukurieren suchte, hatte er plötzlich das Gefühl, er würde nach hinten fallen. Ein schmerzhafter, bohrender Stich im linken Oberarm fuhr in ihn, dort beim Herzen so, als übermanne ihn tatsächlich in seinen jungen Jahren ein Schlaganfall. Deutlich sah er die dahintickende Uhr, seine inzwischen konstruierte Bastliege und das darüber mit einem Kokostau befestigte Moskitonetz, schon fiel er in die Zeit hinab, bis sich vor seinen Augen, erst schemenhaft, dann ganz und gar deutlich scharf gestochen, nicht nur die kanariengelb und violett gestrichenen Wände seiner Kinderstube manifestierten, sondern auch die wohlriechende Erscheinung seiner Mutter, die sich mit besorgt herausgeschobener Zungenspitze über ihn beugte und seine heiße Stirn mit einem geeisten Baumwolllappen bearbeitete. Seine Mutter war nicht nur zu sehen, sondern auch tatsächlich zu empfinden, als sei sie nicht längst tot, sondern im höchsten Maße präsent und unendlich. Die grenzenlose Liebe, die er für sie fühlte, war in der Tat eine kosmische, eine göttliche Wahrnehmung. Die Mutter führte ihn mit sanften und beruhigenden Worten nach draußen auf die Terrasse des Elternhauses und er roch die ihren schweren Duft verströmenden Rosenstöcke, die sich unten im Garten rankten. Mitten in der Nacht war es. Die sommerlichen Grillen veranstalteten ihr somniferes Nachtkonzert. Da deutete die Mutter zum Himmel, um ihm jenes immense Feuerrad zu zeigen, das sich dort droben am dunklen Firmament drehte. Es erschien dem Kind wie ein alles verschlingender, grausam hungriger, unersättlicher Mund. Zitternd vor Angst verschloss er die Augen vor dem ungeheuerlichen brennenden Menetekel, das Gesicht im Busen der Mutter verbergend, dessen wohlige Fülle ihn augenblicklich noch tiefer fallen, will sagen, weiter den Strom der Zeit hinauftreiben ließ, bis er in einem Kinderwagen zu liegen kam, mitunter unbeweglich, da sein Säuglingskörper noch nicht in der Lage war, sich zu drehen oder die Händchen auszustrecken. Jedoch erfüllten sie die bestickten Laken, mit denen man ihn zugedeckt hatte, ja, er nahm das hellblau karierte Muster eines Häubchens am Rande seines Gesichtsfeldes wahr und sah über sich die unendlichen Verästelungen eines sommerlichen Kirschbaumes, unter den man den Kinderwagen zur Mittagsstunde geschoben hatte. Er hörte helles Lachen, Gläser, die aneinander gestoßen wurden, das Gebell eines Dackels. Eine rosafarbene, an den Rändern nachtblau marmorierte Blüte segelte langsam herab und kam sachte auf seinem Gesichtchen zu ruhen. Unversehens überkam ihn das blümerante Gefühl, sein Körper würde schweben. Noch früher war es nun. Eine weiche Oberfläche, die ihn einhüllte, dann der nicht unangenehme Eindruck, man ziehe ihn über einen Bimsstein, nein, über eine ganze vulkanische Fläche aus eben diesem Gestein. Stundenlang schwebte er wenige Zentimeter über jener Fläche, als sei er ein mit Leichtgas gefüllter Ballon, der angesichts der rauen Oberfläche des Gesteins zu zerbersten droht, es dann aber unter Mühen schafft, sich frei zu machen. Dort war eine Klippe, ein Ziehen, ein Zurren. Endlich fiel er hinab, ein katastrophaler Sturz zur Erde hin, als sei er selbst jene Blüte, die aus dem Baumwipfel herabgegondelt war. Dann wurde er wach. Kapitel 6. Engelhard hatte während des Aufenthalts auf seiner Insel nicht nur etliche Pfund abgenommen, sondern war durch die gesunde Lebensweise drahtig und muskulös, seine Haut nun von einem satten Dunkelbraun und sein Haupthaar und Bart, die er allmorgendlich mit Kokosöl einrieb, waren durch Sonne und Salz hellblond und golden geworden. Das Öl, das seine Arbeiter auf Kabakon pressten, wurde entsprechend seinen Anweisungen auf dem Festland in Halbliterflaschen abgefüllt und mit einem ansprechenden, vom Herberts höher Postbeamten entworfenen Etikett versehen, das Engelhards etwas geschöntes, bärtiges Profil zeigte. Die Alternative aus dem gestockten Öl, den Grundstoff für die in Deutschland sehr gefragte Margarine und das Palminkochfett zu liefern, wie es der Großteil der Kokospflanzer im Schutzgebiet bevorzugt tat, kam für ihn aus ethischen Gründen überhaupt nicht in Frage. Er würde mit Sicherheit seinen Landsleuten kein Pflanzenfett liefern, damit sie darin ihr sonntägliches Beefsteak brutzelten. Den Ölveredelungsprozess bezahlte Engelhard noch aus eigener Tasche, vielmehr auf Kredit der immer noch mehr oder weniger unergründlich lächelnden Queen Emma. Eine gewissermaßen doppelte finanzielle Vorleistung. Eines Tages würde das Kabakonöl, welches sich bereits in Dutzenden von Holzkisten verpackt in der Forsyth-Faktorei stapelte, schon seine Abnehmer finden. Engelhard hatte zu diesem Zweck schon einige vielversprechende Kontakte in Australien geknüpft, wenn auch die Briefe, die er nach Darwin, nach Cairns und Sydney entsandt hatte, wie es Werbesendungen in aller Welt widerfuhr, kurz überflogen und dann gestapelt in der Mitte durchgeschnitten und als raues Toilettenpapier wiederverwendet wurden, seine Briefe im Besonderen auf dem Personalabort der Assessorstube einer Kupfer- und Bauxitmine unweit von Cairns. Die Schriften, die in Engelhards zwar durchaus gewähltem, jedoch etwas ungelenkem Englisch von den wohltuenden, überaus vorteilhaften und vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten seines Kabakon-Kokosöls kündeten, dienten den Besuchern jener australischen Toilette nur bedingt als eine das Geschäft begleitende Lesenunterhaltung, waren sie doch an gerade denjenigen Stellen, die ein freies Lesen in ganzen Sätzen ermöglicht hätten, durch den Schnittvorgang getrennt worden. Mit den Hunderten von ähnlichen Werbesendungen neu zusammengelesen, ergaben sie so freilich keinen wirklichen Sinn mehr. So wanderten seine Briefe nur flüchtig überflogen, sinnentleert, zusammengeknüllt und mit Unrat verschmiert in einer Sickergrube des gigantischen, fast menschenleeren Kontinents im Süden, den Engelhard während der Zeit, die ihm noch im Schutzgebiet blieb, einmal wohlwollend besuchte, dessen soldatische und grobe, meist trunkene Einwohner ihn aber abstießen, so dass er bereits nach anderthalb Wochen ein Dampfpostschiff bestieg, um nach Neupommern zurückzufahren. Der erniedrigende Umstand des Verbleibs seiner Werbeschriften blieb Engelhard verborgen. Hätte er es erfahren, dann wäre er wohl kaum nach Cairns aufgebrochen. Auch konnte er nichts von dem großen Unglück ahnen, das später als der Erste Weltkrieg bezeichnet wurde. So blieb es bei einer Vorahnung, die Engelhard befiel, als er durch die Gassen jener queensländischen Goldgräberstadt schlenderte. Folgendes war ihm widerfahren. Die hölzerne Tür einer Schankwirtschaft war aufgestoßen worden und ein bärtiger Farbiger, ein pazifischer Insulaner offensichtlich, war rücklings, noch im Stürzen einen stumpfen, grunzenden Schrei ausstoßend, auf die Staubstraße gefallen. Der Schwarze drehte sich qualvoll um und kroch auf Engelhard zu, sodann folgte ihm ein Pulk weißer Australier aus dem Lokal, die ihn auf abstoßende Weise mit Fußtritten bearbeiteten, bis jener, der sich der brutalen Schläge der Männer kaum erwehren konnte, blutend und hustend und bewegungslos mit einem ausgestreckten Arm vor Engelhard liegen blieb. Sich daran erinnernd, dass er selbst einmal so geschlagen worden war, an jenem Strand im Ostpreußischen, kniete er sich nun hin und versuchte, das Opfer an den Schultern hochzuheben, doch die fast bis zur Entmenschlichung betrunkenen Weißen stießen ihn grob zurück und riefen »Niggerlover« und andere Unflätigkeiten. »So solle man doch nicht mit einem Menschen umgehen«, erboste sich Engelhard, und mit einem Mal wuchsen ihm Flügel des Mutes, und er richtete sich auf, eine schmächtige, klapprige Figur gegen 6 oder 7 raue Goldwäscher. Einer bemerkte nun seinen deutschen Akzent, nannte ihn »Dirty Hun« und hob die Fäuste, ihn ebenfalls zu verprügeln. Ein anderer hielt diesen mit den Worten zurück, es gäbe ohnehin bald Krieg zwischen Edward und dem Kaiser, da werde man sie schon Mores lehren, diese schmierigen Deutschen. Dann zogen sie ab, patriotische Lieder gröhlend, zurück an die Schanktheke der Kantine, dessen Wirt, wie es damals im Australischen üblich war, den Branntwein mit Schwarzpulver und Cayennepfeffer verschnitten hatte, um einerseits die Wirkung des Alkohols zu verstärken und andererseits eine feurige Irrspur über den abscheulichen Geschmack seines Fusels zu legen. »Aha«, dachte sich Engelhard, und machte sich, nachdem er dem verletzten Farbigen ein paar Schillinge in die noch immer ausgestreckte Hand gelegt hatte, auf den Rückweg in das im ersten Stock eines Tuchhändlers gelegene Pensionszimmer, legte sich aufatmend dort auf sein Bett und sinnierte über jene Begegnung. Konnte es nicht sein, dass die Subjekte seiner britischen Majestät dereinst, sollte es zu jenem Krieg kommen, den sie ihm Engelhard gerade prophezeit hatten, das deutsche Schutzgebiet mir nichts, dir nichts annektieren würden? Kaiser Wilhelms Land, Neupommern und die kleineren Inseln waren lediglich durch eine Handvoll deutsche Soldaten geschützt, und gerade die außerordentliche Abgelegenheit und Irrelevanz der Kolonie musste einem bellizistischen Volk, wie die Briten es zweifellos waren, so verführerisch erscheinen wie Himbeerkuchen dem hungrigen Kinde. Engelhard konnte wohlgemerkt nichts von dem gigantischen Weltenbrand ahnen, der schon wenige Jahre später unseren Erdenball überziehen würde, aber seine Sinne waren fortan geschärft. Sein Bild von den Briten und dem jungen Australien war durch die Begegnung in Cairns für immer verändert. Würde das Meer ein angelsächsischer Pacific werden, würde man ihn dann gewähren lassen auf seinem Kabakon? Wohl kaum. Würde das kleine Eiland nicht vielmehr auch annektiert werden und seine Arbeiter fortan für den englischen König an seinen Kokospalmen Frondienste leisten müssen? Vorbei wär's dann mit dem Deutschen, dem freien Paradiese. Während er dies dachte, lag nebenan, quasi Kopf an Kopf mit ihm und nur durch eine dünne Spanplatte, die den Pensionsräumen als Trennwand diente, separiert, ein junger Mann, der ebenfalls scharf nachdenkend in Habitus und Contenance Engelhard nicht unähnlich war, dessen Gedanken sich augenblicklich aber nicht um einen möglichen Krieg zwischen dem Deutschen Reich und Großbritannien drehten, sondern um Würzpaste. Halsey war Adventist vom siebten Tage und Becker, stammte aus den Vereinigten Staaten, war ebenfalls von eher schmächtigem Körperbau und arbeitete an Ideen zur Verbreitung von Naturkost. Er war in Australien gelandet, da die christlich-adventistische Firma, für die er arbeitete, ihn dorthin entsandt hatte, um ihn einerseits ruhig zu stellen, denn er war ein leidlicher Querkopf, und ihm andererseits die Möglichkeit zu geben, sich auf dem sechsten Kontinent sozusagen auszutoben und zu beweisen. Mochte ja sein, dachten seine Herren, weit entfernt im Staate Michigan, mochte ja sein, dass da etwas herauskommt beim jungen Halsey dort unten bei den Kängurus. Die Gebrüder Kellogg hatten nämlich kürzlich in den Vereinigten Staaten die Sanitas Food Company gegründet und waren auf dem besten Weg, mit ihrem Einfall den Menschen die sogenannten Frühstücksflocken schmackhaft zu machen, nicht nur eine kleine Revolution im Essverhalten ihrer Landsleute auszulösen, sondern geradezu schwindelerregend reich zu werden. Der junge Halsey hatte die beiden Brüder um einen Termin gebeten, war in ihrem lichten, ordentlichen Büro erschienen und hatte ihnen dann beinahe mit der Überzeugung eines aufgebrachten Fanatikers durchdekliniert, dass die Flocken beileibe nicht der richtige Weg zur reinen adventistischen Lehre seien, da doch zu ihrer Aufnahme in den Körper die Beigabe von Kuhmilch vonnöten sei. Trockene Flocken alleine wolle niemand essen. Die Milch jedoch, die sozusagen den Schmierstoff liefere, sei doch augenscheinlich ein tierisches Produkt. Man müsse also sofort die Flockenproduktion einstellen und sich etwas Neues einfallen lassen, wodurch der essende Amerikaner zum Vegetarismus erzogen werden könne. Good Lord, ab nach Australien mit ihm, dachten die Brüder, denn sie waren zwar fromme Anhänger ihres adventistischen Glaubens, aber gleichzeitig auch unverbesserliche, vom Geschäft als raison d'être überzeugte, reine Yankees. Also fuhr Halsey mit dem Dampfer nach San Francisco, das in allerkürzester Zeit nach seiner Einschiffung durch ein Erdbeben fast völlig zerstört sein würde, hinüber nach Sydney und dann nach Cairns, und dort lag er nun Kopf an Kopf mit Engelhardt. Möglich ist es, dass beide Vegetarier sich erfühlten, ohne dass sie voneinander wussten, so als sei die dünne Spanplatte zwischen ihren Köpfen eine Art elektrischer Konduktor. Halsey war natürlich ein Genie, und Engelhardt ebenfalls. Nur ist es oft so, dass des einen Genius in der Welt anerkannt wird, da dessen Idee sich, wie ein gut erzählter Witz, der nicht vergessen wird, ausbreitet und entfaltet, einem Krankheitsvirus gleich, während des anderen Genialität unter traurigsten Umständen verkümmert. Die Gebrüder Kellogg, die Halsey ans andere Ende der Welt geschickt hatten, waren davon überzeugt, dass die Gedankengänge ihres Zöglings in gewisser Weise zu radikal für ihre Zeit scheinen mussten, aber sie waren zweifellos auch in ihn verliebt, etwa so, wie man sich die Liebe zwischen Onkel und Neffen vorstellen kann. Sie wollten ihn nur nicht auf dem gleichen Kontinent haben, da er sie in ihren Grundfesten kritisiert, ihnen sozusagen an der Moral geknabbert hatte. Jedenfalls saß man andern Tags am selben Tisch im Frühstückszimmer der kleinen Pension, deren Schaufenster hinausgingen auf eine leicht abschüssige, staubige Straße, so dass die sporadisch auftretenden Regengüsse sie meist in einen matschigen Sturzbach verwandelten. Frangipani-Blüten trieben dann die Straße hinab und kamen vor der Pension zu liegen, so auch heute, denn es regnete aufs Heftigste, und Engelhardt bereitete sich mit einiger Sorgfalt eine Tasse Heilerde zu, um den Tag lesend in der Pension zu verbringen und sich dann auf die wohlverdiente Abfahrt aus Australien vorzubereiten. Halsey sprach ihn interessiert an, was das denn für ein Extrakt sei, den sich Engelhardt dort mische, und wurde belehrt, dass es sich um Heilerde handle. Im Grunde könne man jedwede Erde nehmen, wenn man des Originalproduktes aus Deutschland nicht habhaft werden könne. Sie enthalte sämtliche Mineralien, die der Körper benötige, denn seine Besuche in der sogenannten Zivilisation würden jene Stoffe aus Engelhardt heraussaugen, nur so könne er gesund bleiben. Aber wohne denn Engelhardt nicht in der Zivilisation, wollte Halsey wissen, worauf dieser mit einer Portion nonchalantem Stolz erwiderte, er sei Leiter und Schöpfer des Sonnenordens und betreibe eine Kokosplantage in den nördlich von Australien gelegenen deutschen Kolonien. Es komme also auf die Definition des Wortes Zivilisation an. Ein wahres Wort, sagte Halsey und erbat sich, von der Heilerde kosten zu dürfen. Er sei Vegetarier und freue sich immer, etwas Neues auszuprobieren, an dessen Herstellung kein Tier habe leiden müssen. Halseys Idee, die er Engelhardt nun also bei einer gemeinsamen Tasse Heilerde erläuterte, war es, eine Würzpaste zu entwickeln, die man als gesunden Brotaufstrich, auf rein pflanzlicher Basis natürlich, verwenden könne, um so, jung und alt nicht nur durch den Wohlgeschmack der Paste vom Verlangen nach Fleisch zu kurieren, sondern diesen Aufstrich auch dergestalt anzurühren, dass man vom Geschmack her tatsächlich meine, es sei der beliebte Liebigs Fleischextrakt, den man sich auf den Frühstückstoast streiche. Gekocht, im Glase serviert und aus Malz und Hefe bestehend, würde das neue Nahrungsmittel vitaminreich und köstlich sein und schaffe, und dies sei die eigentliche Idee, da, so Halsey, hinter jedem guten, die Welt verändernden Gedanken ein weiterer, versteckter Gedanke stehen müsse, einen neuen Menschen, einen vegetarischen, gesunden, kräftigen Menschen, der nicht das schreiende Unrecht der leidenden Tiere zu verantworten habe. Kurz, Halsey wollte seine Mitmenschen durch eine Überlistung des Gaumens erziehen. In großen Bottichen sollte die dunkelbraune Hefesubstanz köcheln, weltweit in eigens dafür errichteten Fabriken, denn man müsse die Paste in riesigen Mengen herstellen, so sah er es vor seinem geistigen Auge. Engelhardt war einerseits gerührt ob des Vertrauens, das Halsey ihm so freigebig schenkte, obwohl sie sich ja gerade mal 10 Minuten kannten, rechnen wir die Nacht, in der beide, ohne voneinander zu wissen, Kopf an Kopf schliefen und sozusagen im Traume ineinander emanierten, nicht dazu. Es war gewissermaßen eine missionarisch-vegetarische Idee, die dieser junge Adventist äußerte, Engelhardts eigenen Vorstellungen nicht unähnlich. Nun grübele er aber seit Wochen schon über einen passenden Namen nach und komme zu keinem Ergebnis. Er habe hier, bitte sehr, ein Papier mit möglichen Namen, die meisten durchgestrichen. Ob Engelhardt nicht eventuell eine offenbarende Idee habe, möglichst gesund soll es klingen und mit einer harmonischen Abfolge von Konsonanten und Vokalen. Er solle sie ihm, so Halsey, doch bitte schenken. Engelhardt hielt den jungen Amerikaner an, doch im Gegenzug mit ihm nach Neupommern zu fahren und sich probeweise 3 Monate ausschließlich von Kokosnüssen zu ernähren. Während dieser Zeit hätte er dann Gelegenheit, sich über die Streichwürze, deren Herstellung, könne man sie nicht eventuell auch aus einer Kobrapaste kochen, sowie deren Vermarktung, weitere Gedanken zu machen. Auf einen passenden Namen für das neue Produkt werde man auf Kabakon schon gemeinsam kommen. Ja, in der Tat, man sei die ganze Zeit über zusammen nackt. Halsey, um es kurz zu machen, lehnte alles ab, befremdet und leicht verstört. Es tue ihm leid, aber sein Vegetarismus sei aus einer eher puritanischen Tradition erwachsen und würde in einem pragmatischen und vor allem dem Kapitalismus zugewandten Realismus münden. Der eigene Körper sei nicht eine Essenz seiner Philosophie, sicher, er existierte, aber deshalb müsse man sich nicht nackt an einen Strand legen, damit sei nun wirklich niemand zu überzeugen. Sein Gegenüber schien ihm, wenn er es so sagen dürfe, wie alle Romantiker lediglich ein Egoist schopenhauerscher Prägung. Engelhardt saß eine Weile ganz still ihm gegenüber, zerriss dabei Halseys mit möglichen Namen versehenes Stück Papier in immer kleinere Schnipsel und begann dann, den armen Yankee seinerseits mit Vorwürfen zu überziehen, denn es zerfleischt sich bekanntlich niemand so ausführlich wie Menschen, deren Ideen sich ähnlich sind. Er sei ein calvinistischer Lebensfeind und überhaupt, wer solle sich denn Würzpaste aufs Brot schmieren? Er, Halsey, werde schon sehen, wo er lande, nämlich im Armenhaus. Er werde scheitern mit seiner Phantasmagorie, die im Grunde nur auf Ausbeutung gebaut sei, denn er wolle ja industriell fertigen, statt vorzufinden, was die Natur biete, um damit im Einklang zu leben. »So, so, aha, Kommunist, Idiot«, entfuhr es Halsey, der erregt aufstand, seinen Hut vom Tische nahm und zum Ausgang der Pension eilte. »Verräter unserer heiligen vegetarischen Sache«, rief ihm Engelhardt hinterher, »und prüder, früh vergreister Philister.« Dies aber hörte Halsey nicht mehr, da er schon längst auf der vom Regen schiefergrau gefärbten Hauptstraße von Cairns in der Menge verschwunden war, ein paar Mal noch an dieser oder jener Ecke auftauchend, bis nichts mehr von ihm zu sehen und übrig war außer dem zerrissenen Papier mit den 10, 12 möglichen Namen für den Brotaufstrich, das Engelhardt unter den Tisch geworfen hatte und welches am Abend – unser Held war schon abgereist, vom Pensionsbesitzer zusammengekehrt und gemeinsam mit den von Engelhardt in seinem Zimmer absichtlich vergessenen Paket Heilerde in den Küchenofen geworfen wurde. Fortan, schwor unser Freund sich, werde er sich ausschließlich von Kokosnüssen ernähren. Und die Zettel Papier, die im Augenblick ihres Verglühens schwarzen Rosen glichen, deren Blütenränder weißgelb strahlten? »Vegetarian's Delight«, war dort auf den Schnipseln zu lesen gewesen, dann einige durchgestrichene Namen, darunter Veggies Might, Yeasty und Beast Free und dann noch klar und deutlich, 2-mal unterstrichen und mit kantigen Ausrufezeichen versehen, das Wort Vegemite. Zweiter Teil, Kapitel 7. Wir wollen nun über die Liebe sprechen. Es war eine betrübliche, regnerische Rückfahrt. Der Ozean lag eine deprimierende Woche grau und bleiern. Erst kurz vor Sichtung der neupommerschen Küste erschien Engelhardt die erhoffte Sonne wieder. Noch am Herbertshöher Anlegekai empfing ihn sein junger Bursche Makili, der von Kabakon herübergesegelt war, um in der Hauptstadt der Rückkehr seines Herrn zu harren. Engelhardt ging resigniert und unglücklich von Bord. Ihm entgegen, also zum Reichspostschiff hin, marschierte ein mindestens ebenso grimmig dreinschauender, korpulenter Mann im weißen Anzug, Hartmut Otto war es, der unmanierliche Vogelhändler, der unter Flüchen Neupommern zum x-ten Male wieder verließ, en route nach Kaiser Wilhelmsland, da man ihn erneut auf hinterlistigste Weise um eine Ladung Paradiesvogelfedern betrogen hatte. Sie nahmen voneinander keinerlei Notiz. Makili spannte indes einen löchrigen Regenschirm über Engelhardts Kopf auf, um ihn vor der stechenden Sonne zu schützen, nahm ihm den kleinen Reisekoffer ab und lief eine Weile schweigend nebenher, wohl spürend, dass sein Herr unter einer großen Niedergeschlagenheit litt. Hin und her sinnierend, wie er ihn nur wieder aufmuntern könnte, entsann er sich unwillkürlich des jungen Deutschen, der im Hotel Fürst Bismarck auf Engelhardt wartete. »Er solle doch nicht so traurig sein«, radebrechte Makili, »schließlich habe er doch Besuch aus Deutschland.« »Wie, Besuch?« »Ja, ein junger, blonder Mann, der im Übrigen keinen Bissen Fleisch oder Fisch anrühre, sitze dort seit über einer Woche und warte auf Engelhards Rückkehr aus Australien.« »Ja, Makili, Junge«, rief er nun und rüttelte ihn an beiden Schultern, »warum sage er das nicht gleich? Besuch, was für eine Nachricht!« Engelhardt ließ den selig lächelnden Makili stehen, sauste die Straße hinunter, stob durch die Pfützen, schlug einen Haken um einen lebhaft orange-rot blühenden Birkenfeigenbaum, übersprang hopsend die einzelnen Treppen der Hotelveranda und kam heftig atmend vor einem sommersprossigen jungen Mann zu stehen, der seinerseits vom Bastsofa aufsprang, die blonde Tolle hinters Ohr klemmte, die feuchten Hände an der Hose abwischte und sich mit einem schiefen Grinsen als Heinrich Eukens vorstellte, Vegetarier. Aus Helgoland. Und dass es ihm eine kolossale, wirklich kolossale Ehre sei, endlich dem genialen Verfasser des Buches Eine sorgenfreie Zukunft sozusagen Aug in Aug gegenüberzustehen. Er habe gespart, die Reise aus eigener Tasche bezahlt und sei einfach hergekommen, freilich ohne sich brieflich anzumelden, er bitte um Verzeihung, aber er habe erst einmal in seinem Leben überhaupt Helgoland verlassen, um eine Zeit in Hamburg zu studieren, nun sei er also jedenfalls hier und freue sich ungemein, er wolle dem Sonnenorden beitreten, falls dies denn ohne weiteres möglich sei. Der rotblonde Eukens sprach ohne Punkt und Komma, und Engelhardt spürte, ob des so lang ersehnten Besuches in seiner Seele eine unermessliche Genugtuung aufsteigen, wie die erquicklich sprudelnden Blasen eines mineralischen Wassers. Rückblickend lässt sich sagen, dass der überaus positive erste Eindruck, den Engelhardt von seinem Besucher gewonnen hatte, stark vom Gefühl seiner, Engelhardts, Einsamkeit koloriert wurde und dass er, gewiss auch durch die kürzlich erfahrene schroffe Ablehnung seines Ideengebäudes durch den Yankee Halsey, dorthin gehend beeinflusst war, dass er seine bereits in der Kindheit sorgsam aufgebauten misstrauischen Schutzmauern den Menschen gegenüber nun vis-à-vis Eukens augenblicklich abgetragen hatte. Dieser Eukens sollte sich nämlich bald schon als erstklassiger Mistkerl herausstellen, weswegen er auch schon wenige Wochen später nicht mehr unter uns war, sondern »pushing up the daisies«, wie der Angelsachse sagt. Wie habe Eukens denn eigentlich von der Existenz Kabakons erfahren, wollte unser Freund wissen. Nun, durch eine Schrift des Nudisten Richard Ungewitter, die er auf Helgoland bezog. In jenem Traktat sei sein Experiment in den Südseekolonien als Versuch angepriesen worden, die geistige Enge der Heimat durchbrechen zu wollen und einen mutigen, wenn auch letztlich utopischen, Neuanfang zu beginnen unter Palmen, fernab der siechen Maschinerie einer sich immer schneller beschleunigenden, sinnentleerten Gesellschaft. Engelhardt, der sich so viel Wohlwollen von Seiten Ungewitters gar nicht erwartet hatte, beide hatten einer heftigen, rückblickend wohl auf einem Missverständnis beruhenden Meinungsverschiedenheit zufolge den brieflichen Kontakt zueinander abgebrochen, bat seinen Besucher doch flugs sein Gepäck aus dem Hotelzimmer bringen zu lassen, man werde gemeinsam nach Kabakon hinüberfahren. Er sei sozusagen das erste Mitglied des Sonnenordens, ja, ja, gewiss, Engelhardt ernenne ihn sofort und ohne Umschweife zum ordentlichen Genossen, man werde dann eine Hütte für ihn bauen und es generell ganz prächtig zusammen haben. Ach, es gäbe sonst gar keine anderen Mitglieder, wollte Eugens wissen, worauf unser Held mit einem Lächeln verkündete, noch nicht. Man müsse sich gedulden. Der Gedanke, sich nackt und frei nur von Kokosnüssen zu ernähren, sei, obgleich zwingend, eine Idee, die erst sacken müsste in der zivilisierten Welt. Er zahlte die Eugensche Hotelrechnung per Unterschrift, buxierte den jungen Helgoländer zum Anlegekai hinab und gemeinsam bestiegen sie das Segelkanu, das von Makelis sicherer junger Hand hinüber zum Eiland gesteuert wurde. Bereits andern Tags stand die Palmwedelhütte des Neuankömmlings. Und es tat so gut, sich unterhalten zu können, auf Deutsch, über Belange, die Deutsches betrafen. Engelhardt hatte sich beileibe nicht einsam gefühlt, aber das Bewusstsein, er könne seine Gedanken nun mit jemandem teilen, der über einen ähnlichen Horizont verfügte, versetzte ihn in eine selten gekannte Hochstimmung. Eugens hatte Thoreau gelesen. Man saß zusammen am Strand, sprach über die politische und ethische Widersinnigkeit der deutschen Regierung, vor ein paar Jahren das ostafrikanische Vitu-Land, dazu die Inseln Sansibar, Lamu und Pemba gegen Helgoland abgetreten zu haben, und teilte sich das Fleisch mehrerer Kokosnüsse. Es war bewölkt und windstill. Vor ihnen im Sande rüsteten sich, einander im Zickzack in Schach haltend, winzige Krebse zum Zweikampf. Eugens, von dem man ja beileibe noch nicht verlangen konnte, vollständig Kokovore geworden zu sein, aß dazu einige Bananen und Engelhardt hielt eine kleine Ansprache auf seinen Besucher. Die Kokosschale wie ein Glas Frankenwein erhebend, dankte er dem Helgoländer, den weiten Weg hierher gefunden zu haben. Gemeinsam werde man bald, durch gutes Beispiel vorangehend, weitere Mitglieder des Sonnenordens aufnehmen können, denn und nun hörte man sie Schale an Schale stoßen und dabei Vivat rufen, eine gute Idee setze sich ganz von alleine durch. Die Menschheit sei indes noch nicht ganz bereit, Engelhardts Idee zu akzeptieren, sie müsse erst einmal beginnen, sich selbst zu transzendieren, und er bemühte folgende Analogie, bei dessen Ausführung sich Eugens den Kopf leicht schräg haltend nachdenklich an der Stirn kratzte. Wenn sich beispielsweise eine Ameise über ein Stück Schokolade hermache, welches sie beim Herumstöbern mittels des doch schon erstaunlich komplex konstruierten Sensoriums ihrer Fühler ausfindig gemacht habe, so sei dies ein Vorgang, der innerhalb des ameislichen Vorstellungshorizonts nachvollziehbar sei und ihr durchaus selbstverständlich erscheine. Komme aber jetzt ein Mensch hinzu, der seine Schokolade davor schützen wolle, dass beispielsweise das Insekt seine Kollegen benachrichtige, um sich gemeinsam der Naschware zu bemächtigen, und die Schokolade vor diesen im Inneren eines Eisschrankes verberge, dann habe die immer noch auf der Schokoladenoberfläche herumwandernde Ameise, deren tastende Bewegungen aufgrund der Kälte stetig langsamer und unsicherer würden, keine Möglichkeit zu durchschauen, was denn gerade geschehe. Der Umstand, sie und das Objekt ihrer Begierde seien nun in eine kalte, lebensfeindliche Umgebung gesteckt worden, liege vollkommen außerhalb ihrer Begrifflichkeit. Die Ameise könne selbst in 100.000 Jahren nicht den Mechanismus verstehen, dem ihr nun einsetzender eigener Kältetod zugrunde liege, fehle ihr doch das ganglionische Rüstzeug beispielsweise zu begreifen, warum es für eine Kultur überhaupt nötig geworden sei, einen Schrank zu konstruieren, in dem man durch Beigabe von Eisblöcken Dinge kühl halten könne. Ganz ähnlich gehe es dem Menschen, der verstehen wolle, zu welchem Zweck er sich auf diesem Planeten befinde. Des Menschen Sensorium reiche einfach nicht aus, den gesamten Hintergrund der Tatsache seiner eigenen Existenz zu erfassen. Könne er dies, es läge aber, wie gesagt, im Rahmen des vollkommen Unmöglichen, so würde sich der Schleier der Maya heben und er würde sein Dasein transzendieren, würde gottgleich werden, ganz analog zur Ameise, die endlich zu uns, zu ihren auf ewig unverständlich agierenden immensen Gottheiten vorstoßen würde. Eugens, der nicht recht verstand, was Engelhardt mit der Ameise und der Schokolade erklären wollte, hörte in dem Augenblick auf zuzuhören, als er bemerkte, dass es schon eher ein richtiges Haus war, das Engelhardt sich hier inzwischen gebaut hatte. Eine tadellose, 2 Meter breite Veranda aus Jackbaumholz umschloss die gesamte Konstruktion. Die Wände der Innenräume waren mit hübschen Muscheln dekoriert, ein Schachbrett stand aufgebaut und spielbereit auf einem Stück Treibholz, ein bedächtig gepflanzter, anmutiger Blumengarten von bunt leuchtenden Kolibris umschwirrt war im Begriff zu entstehen. Es gab Fenster, die durch hölzerne Jalousien ordentlich vor der Witterung und diversem Getier verschließbar waren, und klappte man die Läden am Abend nach innen zu, so fühlte man sich sicher und heimelig, eine Empfindung, die Engelhard wohlig durchdrungen hatte, als er die erste Nacht in seiner neuen Behausung geschlafen hatte. Ja, seien wir ehrlich, hatte er es gar nicht selbst konstruiert, sondern einen geschickten Zimmermann aus Herberts Höhe kommen lassen, der das Dreizimmerheim binnen einer Woche errichtet und ihm auf seine Anweisung hin auch noch einen Schrein aus wohlriechendem Sandelholz gebaut hatte, auf welchen Engelhard eine alte hölzerne Schnitzfigur so positioniert hatte, dass deren unergründlicher Blick durch alle Räume des Hauses floss. Diesem Fetisch, den ihm eine Abordnung seiner Arbeiter bei einer kleinen Zeremonie feierlich überreicht hatte, fehlte im Übrigen auf ganz ähnliche Weise wie dem Hoteldirektor Hellwig ein Ohr. Das Ergebnis einer Amputation, die vor gut 20 Jahren ein betrunkener Missionar beim verzweifelten Versuch vorgenommen hatte, den Insulanern des Neulauenburg-Archipels den katholischen Glauben dadurch näher zu bringen, dass er mittels eines Beiles ihre Idole schändete. Selbiger Padre fand sich, kaum hatte er den Rausch ausgeschlafen, von seinem eigenen Beil erschlagen, wieder hernach zum Ausbluten an einem Baum gehängt und anschließend auf einem Zeremonialstein in kleine Stücke portioniert, von denen die ausgesuchtesten dem damaligen Besitzer der Figur, einem einflussreichen Häuptling, gedämpft und in Pandanusblättern gewickelt serviert wurden. Jener Grande, dem es durchaus nicht an Humor fehlte, ließ es sich nicht nehmen, zum Dessert das Ohr des Missionars auf einem Holzspieß knusprig rösten zu lassen, quid pro quo sozusagen. Doch werfen diese eher bestialischen Umstände, die auch tatsächlich schon eine ganze Weile zurückliegen, einen morbiden Schatten über Engelhards Dasein im Paradies, wo doch eigentlich alles nach seinen Wünschen verlief. Der erste Adept war aus Deutschland angereist, die Eingeborenen nicht nur befriedet und halbwegs vegetarisiert, sondern mehr als wohlwollend und arbeitswillig gestimmt. Seine Bücherkisten, die vollzählig und von den feuchten Widrigkeiten der zahlreichen Überfahrten unbeschadet geblieben waren, wurden von den Segelkanus an den Strand gebracht, endlich ausgepackt und seine ihm hochheiligen Bücher zuerst längs den Wänden seines Häuschens gestapelt und anschließend, nach und nach, einem genauen alphanumerischen System folgend, in eigens dafür konstruierte, modern anmutende Regale eingeordnet. Engelhard, dem die Bewohner Kabakons also nachsagten, er besitze das, was sie Mana nannten, und das wir Europäer mitunter einfach als Masel kennen, war für kurze Zeit ganz simpel und einfach glücklich. Die ersten dunklen Wolken jedoch waren schon im Anmarsch, und zwar zügig, wie wir nun sehen werden. Manchmal, so war es ihm als Kind erschienen, existierte noch eine Welt neben dieser Welt, in der sich alles auf wunderliche, aber durchaus nachvollziehbare und stringente Weise anders entwickelt hatte. Ganze Kontinente erhoben sich fremdartig und unbekannt aus nie gesehenen Ozeanen, der Verlauf ihrer Küsten zog sich rau und unkartografiert über den von einem Doppelmond beschienenen Planeten. Aus weiten, von Wildgras überzogenen menschenleeren Ebenen ragten Städte steil empor, deren Baumeister niemals aus der Abfolge unserer Architekturgeschichte geschöpft hatten. Die Gotik war ihnen so unbekannt geblieben wie die Gebäude der Renaissance, stattdessen folgten sie eigenen, vollkommen fremdartigen ästhetischen Maßgeblichkeiten, die ihnen diktierten, ihre halsbrecherisch hohen Türme und Mauern seien nur so und nicht anders zu konstruieren. Fesselballone in allen nur erdenklichen Farben und Ausformungen bevölkerten den Himmel über jenen Städten, die ihrerseits nächtens von bunten Leuchtfeuern beschienen wurden. Sanfte, unseren Hirschen ähnliche Tiere grasten vor den Toren ohne Furcht, sie würden von den Einwohnern jener Städte gefangen und gegessen werden. Nur Menschen waren ihm nie erschienen, nicht ein einziges Mal. Manchmal sah er diese Welt noch immer in seinen nächtlichen Träumen, und erwachte er dann, sehnte er sich mit fast schmerzhaftem Verlangen dorthin zurück. Morgens marschierte Engelhard den Strand hinunter und, theatralisch mit erhobenem Knöchel an Eukens Palmwedelhütte klopfend, weckte er seinen Mitstreiter mit den freilich stark deutsch akzentuierten Worten »In the hollow lotus land to live and lie reclined, on the hills like gods together, careless of mankind.« Eukens schreckte hoch, erhob sich nackend von seinem Sandbett, rieb sich den Schlaf aus den Augen, räusperte sich umständlich und begann, die widerspenstige Locke dabei aus der Stirn schiebend, Tennysons berühmtes Gedicht weiterzusprechen. »Then someone said, we will return no more, and all at once they sang, our island home is far beyond the wave, We will no longer roam. Man lachte prustend, den weihevollen Zeilen den Ernst nehmend, schlug sich zum Gruß mit dem Ruf auf die Schultern, man müsse doch einfach Lotus durch Kokos ersetzen, dann rannten beide nackend und schnaubend in die Fluten. Komischerweise ergriff Eukens dabei Engelhards Hand. Nur widerwillig ließ dieser das zu, da er es als despektierlich und falsch empfand. Eigentlich hatte Eukens erwartet, er dürfe als Gast des Ordens in Engelhards Häuschen schlafen, doch war für ihn erst einmal nur die etwas abgelegene Palmwedelhütte vorgesehen, die unserem Freund als erste Schlafstätte auf Kabakon gedient hatte. Dies hatte Engelhard so entschieden, nachdem er bei einem Gespräch während einer morgendlichen Strandwanderung von Eukens zu hören bekam, zur Freiheit des Geistes gehöre für ihn auch die Freiheit der Geschlechtlichkeit. »Wie er denn dies meine?«, fragte Engelhard. »Nun«, hatte der junge Besucher geantwortet, »frei heraus, er sei der Männerliebe zugetan. Einmal habe er es mit einer Helgoländer Magd versucht, aber schnell gemerkt, dass er nur den männlichen Körper verehren könne. Schon der Vegetarier Plutarch habe die Männerliebe als Ausdruck höchster Zivilisation verstanden. Durch die Geschichte hindurch seien stets Oden auf Knaben gedichtet worden, deren philisterhafte Umdeutung nur durch eine jahrtausendalte Prüderie zu erklären sei, und gerade die Durchbrechung dieses Umstandes habe sich Eukens zum Ziele gemacht. Die Homosexualität sei der eigentliche, der wahrhaftige Zustand des Mannes, die Liebe zur Frau hingegen ein absurdes Erratum der Natur. Eukens habe im August letzten Jahres nach einer ausgedehnten Wanderung durch Helgoländer Oberland, bei der die Seemöwen unbeweglich wie weiße Steine über dem Kliff bei Heushörn im Wind hingen, bei einer Rast in einem Teehaus einen jungen Mann fixiert, dessen abstehende Ohren, dunkle, chimärische Augen und sonderbare Blassheit so gar nicht dorthin passen wollten. Es war, als sei jener erschreckend dürre Abiturient, der dort mit seinem Onkel an einem Tische saß und an einem Stück Klumpjes nagte, der größtmöglich vorzustellende Fremdkörper im Gefüge der Insel. Dieser Fremdling habe ihn rasend vor Lust gemacht, berichtete der Helgoländer seinem Mentor Engelhard, der seinerseits verständnisvoll nickte, dabei aber mit einiger Mühe versuchte, seine Abneigung gegenüber so offen vorgetragener Homosexualität vor Eukens zu verbergen. Der junge Mann sei dann jedenfalls, nachdem ihm Eukens durch Blicke und subtile Kopfbewegungen zu verstehen gegeben habe, er möge sich kurz bei seinem Onkel entschuldigen und ihm nach draußen folgen, in die Sommerluft spaziert.